Okay, komm, Steffen, los, ab, wir müssen. Wohin? Wir müssen jetzt schnell ab in den Aufzug, komm. 13. Etage wieder? Ja, oder? Ja, bist du bereit? Ja, so bereit war ich noch nie. Ja, dann geht's los. Sie haben Etage 13 erreicht. Etage 13, der Podcast rund um Filme, Games, Serien und vielem mehr. Ihre Gastgeber sind Steffen Liebschner von den Comic Cookies und Bastian Richelzagen von Der Komiker. Herzlich willkommen auf Etage 13. Basti! Ja, Steffen! Das ist die Episode 23 der 13. Etage. Echt jetzt? Echt jetzt. Ich kann da nicht mitmachen. Ich bin zu abergläubig für sowas. Das geht nicht. Nicht, dass uns da am Ende die Illuminaten auf die Schliche kommen. Ach du Scheiße. Oder noch schlimmer, die GEZ. Ist mir jetzt kein anderer Verein eingefallen nach Illuminaten. Ist doch eine Stufe, oder? Ist ja ungefähr das Löwe. Ja, da sind wir. Nein, es ist die 23, das ist Zufall, aber es hätte fast die 24 sein können. Hätten das wäre toll gewesen. Oh Mann. Hätten wir unsere tolle Musikfolge regulär benummert, dann wäre das so gekommen. Und so dann knapp gescheitert. Hätte es noch besser gepasst, denn dies ist unsere alljährige, sag du's, lieber Basti? Es ist unsere Weihnachtsepisode und jetzt ja. Kommt schon der Flitter von der Decke. Ja, der Schnee. Ich kann ihn richtig schmecken. Oh, Flitter schmeckt der Scheiße. Ja, diesmal leider nicht live, aber so gut wie live. Also wir sehen uns nicht live, sondern wir sehen uns jetzt live über das Internet. Ich bin aber doch schon sagen, es gehört für mich wirklich mittlerweile zu so einem einlehrlichen Tradition, aber dieses Jahr hat's leider irgendwie nicht funktioniert, aber ich glaube, wir können die Stimmung so ein bisschen, also ich werde gleich was erzählen, da will ich die Stimmung auf jeden Fall mit hochreißen und wir haben ja trotzdem unsere alljährliche Bescherung, auf die ich mich ja persönlich immer am meisten freue, über die Geschenkvielfalt. Ja. Vielfalt vor allem, ja. Vielfalt, ja. Genau. Ja, wie gesagt, also ich bin am Start, du hast ein paar Themen aufgeschrieben, ich habe zwei Themen aufgeschrieben oder so, aber wir gucken mal, also ich bin ja da relativ spontan bei der Sache dabei. Eher als ich. Vielleicht fällt mir ja dann noch was ein. Sehr gut. Ja. Warst du mal im Kino? Mir fällt gerade keine harte Frage ein. Der Steffen, der wämst jetzt auch einfach durch unseren Plan durch und ignoriert ihn einfach mal total. Nee, ja. Quatsch, wir haben das jetzt schon so lange nicht mehr gemacht, ich bin ein bisschen außer Übung. Ich muss jetzt erstmal hier reingucken, was wir... Nee, mach du mal, du hast hier Themen aufgeschrieben, ich möchte dich da jetzt nicht durcheinander bringen. Nee, kein Problem, der erste Punkt ist nur mir wichtig, der ganze Rest kannst du wie immer freestylen. Ich kenne ja den guten alten MC Steffen Liebschner, itchi, immer schön die Themen am Mixen und so, wow, Steffen ist ein alter Mixer. Du Scratchy, ne? Ja, du Scratchy, du alter Mixer. Ja. Steffen, ich hoffe auch einfach, dass unser Cutter, unser heiliger Cutter, das ist ja so eine Maschine, auf die man einfach mit Schneiden klicken kann, dass der jetzt auf die Idee kommt, im Hintergrund so ein bisschen weihnachtliche Atmosphäre reinzubringen, weil wir ja diesmal den Weihnachtsmarkt nicht haben. Aber eine Tradition, die werden wir nie vergessen, wie jedes Jahr schenken sich auch die Angestellte der Etage 13 gegenseitig ein wunderschönes, selbst ausgesuchtes und mit lieber nachgedachtes Geschenk. Und wie jedes Jahr, Steffen, haben 50% der Mitarbeiter diese Nachricht auch von der Chefabteilung bekommen. Deswegen das landet bei mir immer im Spam-Ordner. Deswegen, ist es blöd, ne? Und jedes Jahr aufs Neue. Das kommt ja auch Weihnachten immer wieder spontan. Nein, alles gut. Es ist Bescherungszeit, Kinder. Man hört im Hintergrund vielleicht schon, dass ich etwas am Aufreißen bin. Packst du ihn aus? Willst du nicht noch ein bisschen Geschichte dazu hören? Ja doch, nee, aber ich habe nur schon mal so ein bisschen vorbereitet jetzt, damit es dann jetzt nicht nachher dann zu große Pausen gibt. Steffen, ich würde dich auch bitten, ich habe ja bei einem großen Versanddienstleister eine Nachricht dazu beigelegt, dass du die doch gerne einfach mal so emotional vorlesen kannst, wie du willst, dass du währenddessen auch in Tränen ausbrichst. Das wäre für die Klickrate richtig wichtig. Dann würde ich dieses Video nennen, Steffen Liebschner weint sich kaputt wegen Weihnachtsgeschenk. Ja, aber die müsste ich halt erstmal finden, warte mal. Weil da ist, Okay. Ach so, okay. Also da ist ein Umschlag dabei. Ja. Durch den, dieser hier. Das ist die Rechnung, die du noch bezahlen musst. Die Rechnung, die ich noch bezahle? Ja, so sind Geschenke bei mir. Ach, das ist meine Überraschung, dass ich eine Rechnung bezahlen muss. Richtig, herzlichen Glückwunsch. Sag so deiner Zettel dabei. Aha, da steht schon was dabei, was es ist. Das ist sehr nett. Das ist, haben die wieder ganz schlau gelöst hier, ne? Aber egal. Jetzt weiß ich halt schon, was es ist. Ich bin schon gespoilert, aber naja. Ich dazu werden wir gleich kommen, ja, ist okay. Das, ich tu einfach ich, gleich so. Ich tu gleich überrascht. Ich so richtig gelesen habe ich es ja auch nicht. Also, okay. Ich muss erst mal gucken. So, lieber Steffen, wie auch dieses Jahr ist wieder Bescherungszeit, auf das wir weitere Jahre beim Reden über den König der Löwen wie zwiebelschälende Hilfsköche weinen. Ein schönes Fest von 6,5 Mann der Etage 13. Ach, wieso 6,5? Ja, klar. 13 durch 2 sind ja 6,5. Oh. Ah! Ah, es ist Samstag in der Vorweihnachtszeit. Ist bei mir mit Mathe. Da ist das Gehirn nur noch voll mit Spekulatius ja. Und Lebkuchen. Ich kenne das Problem. Das ist aber wunderschön eingepackt hier. Hast du schon mal gesehen? Warte mal, ich zeig dir das. Ja, zeig mal. Oh, das ist ja echt schön eingepackt. Hätte ich gar nicht gedacht, dass sie so nett einpacken. Ach, da ist noch ein. Oh, da ist noch ein Beipackzettel bei. Warte mal. Beipackzettel, okay, wusste ich auch nicht. Ah, Da ist nochmal der Spruch drin. Ah, das ist wahrscheinlich die Karte. Ich hätte es mir auch einfacher machen können, quasi. Ja. Da steht dasselbe dann einfach drin. Ja. Die Nachricht werde ich nochmal abfotografieren oder du und dann können wir das nochmal zeigen. Ja. Geschenkezeit. Das ist ja visuell sonst nicht so schön. Ja, Steffen, beschreib mal, was denkst du, was könnte es sein? Wie sieht das Paket aus? Beschreib mal ein bisschen. Was könnte es denn sein, was ich da gelesen habe? Also, es ist, ein großer roter Sack. Es war ein ziemlich langes Paket. Okay. Und, ja. Da ist halt so eine Schleife dran, die habe ich jetzt schon mal gelöst. Ja, es wird gerade sehr spannend. Steffen, löst die Schleife, sehe ich gerade. Ich löse. Ich möchte lösen. Hast du Sträter schon mal gehört? Was? Sträter? Ja. Ich glaube ganz wenig, aber ich glaube das nicht, falls du drauf ansprichst. Worum geht's denn da? Okay. Dann möchte ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Oh, okay. Das sollte man selber hören. Oh, das ist aber geil. Echt? Warte mal, das steht hier in verschiedenen Sprachen drauf. Wir können jetzt mal den Hörer raten lassen, was das sein könnte. Ja, sehr gerne. Und zwar steht hier auf Italienisch zum Beispiel sowas wie Parasole Millisfere in Aluminio Anticalore. Anticalore. Ja? Damit es nicht ganz so einfach wird, machen wir es als nächstes in Französisch. Ja. Parasole Mille Brûlée. Oh, Brûlée, Bulli. Je t'aime. So, und jetzt für die Hardcore-Fans, die natürlich auch schon Englisch können, ist ein Bubble Sunshade. Ja. Heat-resistant Aluminium. Bubble Sunshade, das klingt echt cool. Bubble Sunshade. Das gefällt mir am besten. Und es ist tatsächlich ein Sonnenschutz für das Auto, nehme ich an, ne? Ja. Ja, genau. Kann man in die Frontscheibe reintun. Sieht richtig geil aus. Man sieht halt hier, Donalds Driving School und Goofy praktisch eingepackt. Also Donald als Fahrlehrer. Ja. Siehst du es? Ich sehe es sehr gut, ja. Genau, und Goofy praktisch als Fahrschüler schön eingepackt mit allen Sicherheitsaccessoires wie Helm und Brille und Donald halt so gar nicht. Und es sieht cool aus. Das ist genau das Richtige für mich für den Sommer. Da kann ich. Ich habe gerade so ein richtiges Wintergeschenk, so eine Sonnenwendeauflage. Das Problem ist ja, für dich noch was zu finden, was du nicht von Goofy hast. Ich hatte gedacht, vielleicht, da ja Donald so ein bisschen mit drauf ist, ist es vielleicht etwas, was du eher noch nicht haben solltest. Und, wie sieht's aus? Genau. Hast du es schon? Nein, habe ich tatsächlich nicht. Ah, endlich. Ich habe immer das Problem, dass ich schon mal Sachen schicke, die du hast. Geil. Das ist cool. Da freue ich mich. Da freue ich mich gerne. Echt sehr drüber. Dann will ich aber auch im nächsten Jahr von deinem Auto dann schön mal was sehen. Ne? Mache ich auf jeden Fall. Vor allem möchte ich dann die Reaktion der Nachbarn sehen. Ja. Okay. Dann packe ich jetzt mal meins aus drüber. Von dir, Steffen. Hm? Oh, wow. Eine Runde Medikamente gegen Durchfall. Wegen Weihnachten. Das ist ja lieb. Nein. Voll nett. Wie gesagt, bei mir landet diese Mail leider immer irgendwie. Dieses Jahr brauchst du mir auch kein Geschenk zu machen, Steffen. Denn ich habe was zu erzählen. Geschenk ist einfach schon, dass ich da bin jetzt. Das ist für mich schon das persönliche Geschenk an sich. Nein, Ich mach mal ein Disclaimer. Diese Folge kommt ja, nachdem sozusagen eine kleine Spezialfolge von mir kam, wo ich nochmal über das letzte Theaterstück gesprochen habe. Deswegen hätte ich jetzt hier auch nichts zu erzählen. Ich werde zum Theaterstück nichts erzählen. Aber ich werde... Ich werde jetzt etwas auflösen, was ich in der Aufnahme schon gemacht habe. Ist schön, so zukünftig zu sprechen, weil ich das ja auch noch nicht fertig gemacht habe. Aber es wird so passieren. Es wird so passieren. Nostra Basti hat gesprochen. Ich bin gespannt, ob das so passiert. Das, ja gut, das könnte nur noch am Uploader scheitern, nicht an dem Typen, der schneidet. Nun gut, und zwar habe ich in der Episode zum Theaterstück etwas gespoilert. Und zwar habe ich während des Theaterstücks ein bisschen Stress gehabt. Aus persönlichen Gründen, aber es ist eigentlich ein eher positiver Stress. Du musst dir vorstellen, Steffen, ich suche da gerade mal eben was. Habe ich das hier? Nee, habe ich jetzt gerade nicht hier. Ich liege nachts im Bett, ja? Okay, es wird nicht amorös, keine Sorge. Halt dich jetzt zurück, Hose hochlassen. Ich lieg so im Bett und bin wegen noch viel zu spät ins Bett gegangen und werde sehr früh von meiner Frau geweckt, die einfach sich vor mir sitzt und mir ein Gerät in meine Richtung zeigt, auf dem ein Display zu sehen ist, auf dem 7 bis 8 Buchstaben draufstehen. Ich kann gerade nicht zählen. S-C-H-W-A-N-G-E-R. Wenn man jetzt natürlich Glücksrad-Patient ist, ist das natürlich klar. Ich werde wahrscheinlich im nächsten Jahr Papa. Sehr gut. Und das ist die große Überraschung, weil man mir auch nichts mehr schenken muss, weil wenn das funktioniert, bin ich im Sommer höchstwahrscheinlich dann Papa. Basti? Ja. Hörst du mich noch? Ich höre dich noch, ja. Ja, weil du, nee, ich dachte nur, weil so gar keine Reaktion kam. Nee, okay, also meinen herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön, dankeschön. Ja, das ist schön. Da freue ich mich. Ja, also deswegen, ich brauche kein Geschenk. Bist du schon mehr? Wie weit ist sie jetzt? Es ist jetzt gerade, wo wir, also diese Folge wird erst veröffentlicht, wenn die kritische Phase erreicht ist. Das heißt wahrscheinlich erst so, das sage ich jetzt schon mal so, am 23.12., da kannst du schon mal vorwarnen, weil ab dann ist es auch offiziell. Das heißt, das, was du jetzt erhörst, ist noch vor der kritischen Phase. Man sagt ja, die 12. Woche ist die kritische Phase überstanden. Sie ist jetzt in der 10. Woche und es geht hier ja hervorragend schlecht. Ich darf es jetzt nicht so laut machen, weil sie ist ja auch hier, aber es gibt so ein schönes Geräusch, was ich den ganzen Tag lang hören darf, das geht so... Und das ist nicht kotzen, sondern einfach nur zwischendurch, wenn sie durch die Flur geht. Und ich so, Mensch, da ist er ja wieder, der kleine Wal. jedenfalls, ich bringe die Geschichte von meiner Reaktion dazu noch zurück. Ja, eigentlich müsstest du jetzt mal dazu holen, weil da müssten wir ja jetzt eigentlich auch mal. Ja, du weißt ja, unsere Frauen sind da ja nicht so. Ja, deswegen, ich spreche ich jetzt für sie und darf alles Böse sagen. Nein, ich will eigentlich eher noch was Nettes sagen, eher was Böses zu mir. Ich bin so verschlafen gewesen. Ich hatte vielleicht, nachdem mir diese Nachricht gezeigt worden ist, 4 bis 5 Stunden höchstens geschlafen. So ein Stadium, wo man Herrn Richelzagen lieber nicht begegnen sollte. Sie zeigt mir das und ich so, meine Reaktion war, ich glaube das nicht, mach einen zweiten, nach hinten fall und einschlafen wieder. Das war alles, was ich dazu gemacht habe. Und dann ein paar Stunden später hat sie den zweiten gemacht und der war wiederum auch positiv. Und dann habe ich mich natürlich fast eine Woche lang gefreut. Und Steffen, hier kann ich es ja so ein bisschen erzählen, weil wie gesagt, die Folge kommt zu einem Zeitpunkt, in dem es schon offizieller ist, raus. Dieses Verstecken von dieser Information ist gar nicht so einfach. Also wir mussten jetzt schon meine Eltern einweihen. Auf der Arbeit ist so der einzige, deswegen ist mir wichtig, dass diese Folge erst dann erscheint, ist so der einzige Ort, an dem ich noch nicht die obersten Geschäftsführer informiert habe. Und ich bin ja, also meine Mutter würde sagen, ich habe gern früher gezickelt, das heißt bei uns geärgert. Und ich laufe auf der Arbeit zurzeit immer rum mit dem, ich streue mal so kleine Sätze ein, wie so, ja, ne, ja, ist ja nicht mehr lang für mich. Ich bin ja bald nicht mehr da. Ich habe nicht gelogen, weil man muss ja sich vorstellen, Elternzeit heißt, ich bin mindestens 2 Monate falle ich aus. Ja, und Das wird auch so die Richtung sein, in der ich nicht auf der Arbeit sein werde, weil viel mehr kann ich mir auch nicht leisten. Aber ich freue mich jetzt schon diebig und ich hoffe einfach, dass mein Abteilungsleiter es nicht vorher rausplappert, diesen Leuten dann so folgendermaßen die Nachricht zu präsentieren. Es wird ein großes Team-Meeting sein und ich werde sagen, Ja, ich habe ja schon wochenlang länger immer fallen lassen, dass es irgendwann auch bei mir Veränderungen gibt. Und ich habe es ja auch schon bei vielen ein bisschen angedeutet. Ich will es richtig ernst machen. Und dann zum Schluss habe ich voll Bock. Ich bin ja sonst nicht so mit Alkohol. Hol ich so eine richtig dicke, fette Sektflasche raus und so Plastiksekt, kennst du, die sich immer so zusammenstecken kann. Mhm. Dann wird das verteilt und dann sage ich, jetzt bin ich Papa. Am liebsten hätte ich noch so eine Konfettikanone. In Wirklichkeit wird es wahrscheinlich Stromberg-Manier sein. Ich werde den Sekt über meinen Computer kippen. Ich brauche einen neuen Computer und wird wahrscheinlich stolpern, weil ich mich kenne. Ich kenne mich einfach. Typisch Basti halt. Ja, ansonsten, Steffen, es tut sich eine wunderbare neue Welt auf. Also Produkte, die man so auch nie im Leben irgendwie dran gedacht hätte. Wir schleppen zum Beispiel kein Wasser mehr. Wir haben jetzt vor kurzem, habe ich mir extra, weil ich dem Wasser hier in Troisdorf nicht vertraue, einen Britta-Wasserfilter. Es gibt auch andere Wasserfilter von Du darfst, keine Ahnung. Du darfst trinken, heißt die Marke. Du darfst trinken. Da kann man. Hab ich ja auch. Hast du auch? Ach, ihr habt auch den Wasserfilter. Krass. Ja. Und? Ist das gut? Ist das Wasser wirklich besser? Weiß ich nicht. Also, ich komme. Ah ja, es schmeckt nach Wasser so oder so. Da hat es ja richtig gelohnt. Die 17, wie viel kostet das nochmal? 40 Euro oder so ein Ding? Oh. Ja, es ist eher so Beruhigungssache auch, glaube ich. Also, naja, auch bei uns tatsächlich in Offenbach ist das Wasser wirklich sehr kalkhaltig. Also von daher ist es einfach eher in der Richtung eine Sicherheitsmaßnahme auch so ein bisschen. Wir haben in Troisdorf schon mal Probleme mit Bakterien gehabt, da wurde hier ziemlich geklort und alles beide wäre jetzt nicht so toll. Und ich habe jetzt zu Hause auch noch ein Sodastream. Es gibt natürlich auch noch, ich glaube, es gibt sonst gar keine andere Marke mehr. Jetzt könnte ich sagen, es gibt noch andere Marken. Gibt's wahrscheinlich schon, aber ja. Sodastream, nee, der Wassermax habe ich rausgefunden, den hat Sodastream aufgekauft. Es gibt eigentlich nur noch Sodastream. Im Endeffekt ist Sodastream jetzt das Tempo unter den Wasseraufbereitern. Mhm. Macht das Sinn? Egal. Also es tun sich, ich kann von einer kleinen Begebenheit erzählen, wie Steffen, wie unnütz man sich fühlt, wenn man der Partner ist von jemand, der das Ganze durchstehen muss. Mhm. Und zwar das Thema, ich gehe nicht ins Detail, aber wir waren beim Frauenarzt. Oh. Ja. Da kündigt sich eine neue Serie an jetzt. Ich glaube auch. Zeugen aus Leidenschaft. Also es kann sein, dass ich in den nächsten Podcast-Folgen, je nachdem, wie wir es dann noch schaffen werden, wahrscheinlich öfter mal dieses Thema mit reinbringen werde. Mhm. Aber nur eine kleine Begebenheit. Wir waren zu einer Untersuchung, wo meine Frau auf so einem Stuhl sitzen muss. Ja. Es war mit Ultraschallbild angucken. Und was macht Basti? Basti will unbedingt das Bild noch ein bisschen näher angucken, beugt sich so ein bisschen rüber. Und auf einmal merke ich, wie der Stuhl von meiner Frau in die Höhe fährt. Und dann sagt die Frauenärztin, könnten Sie bitte aufhören, die Taste fürs Hochfahren zu drücken? Sie fahren Ihre Frau in die Höhe. Und ich so, oh, Entschuldigung. Und habe gedacht, warum bin ich nicht einfach zu Hause geblieben? Ich fühle mich hier so unnütz. Gehe dann nachher noch zur Rezeption und frag dann einfach nur, es war so ein elterlicher Ratgeber, der lag da in diesem in dem Wartezimmer. Und ich sag, kann ich diesen elterlicher Ratgeber haben? Und dann dreht sich die Rezeptionsdame ganz laut zu ihren anderen Kollegen und sagte, ah, wir haben da wieder einen, er liest gerne. Könnt ihr mal das holen? Er liest gerne. Und ich so, ach, ich will einfach, sehr, sehr absurd. Ich fand's sehr lustig. Ja. Er liest gerne. Ja, also das nur mal so. Du hättest eigentlich fragen müssen, gibt es das auch als YouTube-Video oder so? Sehr gut. Ist schon toll, muss ich echt sagen. Es ändert sich einiges, aber es ist schon toll. Ja, mehr weiß ich jetzt auch gerade dazu nicht zu erzählen, weil alles andere, wie es jetzt sonst noch verlaufen wird, meine Eltern sind total vor Freude ausgeflippt, Schwiegereltern habe ich gehört auch. Ja, aber mehr. Also, habe ich gehört, hat man so gesagt. Aber es geht so ein Raunen durch die Stadt, dass das so sein soll. Oje. Ja, auf jeden Fall, man geht schon mal jetzt mittlerweile durch Einkaufsläden halt auch mit einem anderen Blick. Ich bin jetzt durch Kaufland auch mal durch die Babyabteilung gegangen, Babynahrung und Windel, und denke mir sowas so, ja, in ein paar Monaten, da muss ich wirklich hier immer hin. Ich wusste nicht immer nur in die Katzenabteilung, sondern auch in die Babyabteilung. Also, ja. Steffen, wenn ich jetzt, also ist egal, was für ein Geschlecht rauskommt, aber wenn ich jetzt noch ein Mädchen dazu kriege, habe ich drei Frauen hier zu Hause, die ich bemuttern muss. Meine Frau, dann noch ein kleines Bündel und eine 8 Kilo schwere Katze. Du weißt gar nicht, wie das ist. Das ist jetzt schon, der eine macht der andere macht Miau, und dann ist das immer so ein gegenseitiges Jonglieren. Ist halt die Frage, von wem da so die Gene jetzt durchkommen, ne? Du hast einen Bruder und eine Schwester noch, ne? Genau, ich habe einen Bruder und eine Schwester, ja. Und deine bessere Hälfte? Die hat nur Schwestern. Die hat nur eine Schwester, uiuiui. Die hat nur zwei Schwestern, ja. Uiuiui. Wird lustig. Also ich finde es interessant. Die Chancen stehen ganz gut, das ist doch ein Mädchen. Ja, aber wir lassen uns einfach mal überraschen. Wir lassen uns. Ich bin da auch mal gespannt. Wollt ihr das Feuer wissen? Lasst ihr das Feuer euch verraten, oder? Also jetzt ist es noch nicht ausmachbar. Ich glaube, bei der nächsten Untersuchung oder übernächsten Untersuchung, ich bin jetzt schon, ich habe noch nicht mit ihr darüber gesprochen. Ich würde es mir schon sagen lassen, weil das Lustige ist, dieses Projekt, das ist ja schon seit über einem Jahr, seit der Hochzeit so ein bisschen. Mach es zu deinem Projekt. Dieses Projekt, das steht ja schon seit nach der Hochzeit so auf dem Plan. Und wir haben schon seitdem immer es Projekt Eugen genannt, mit dem, also ein schlimmer, ich finde einen schlimmer jungen Name, aber das muss jeder für sich selber bewerten. Und wir haben schon entsprechende Namen für Jung und Mädchen. Also wir haben das schon vorab geklärt. Okay. Ja, ich bin gespannt, aber dazu sage ich jetzt nichts. Das bleibt in. Nee, klar. dieses Zimmer, das ich da im Hintergrund sehe, sehe ich das dann jetzt. Zum einen der letzten Male. Das Schöne ist auch, wenn du einen neuen Computer wie ich gekauft hast, Steffen, und nur ein, zwei Monate später diese Nachricht kommt, denke ich mir so, ach, dann hätte ich den Computer auch einfach weglassen können, ganz ehrlich gesagt. Mhm. Dieses Zimmer wird das Kinderzimmer, ja. Ja. Ich habe ja auch schon traditionell, also ich habe ja jetzt hier die Webcam, ich kann dich ja mit kurz rumführen, ich erzähle es den Leuten dann auch nochmal hier. Mhm. Du siehst mich hier, wir haben zum Beispiel, ich habe das nie überstrichen, da ist so eine Straße an der Wand bei mir, mhm, und so ein Kunstgemälde vom Todesstern, das mache ich vielleicht noch weg, aber diese kleine Straße, wenn es ein Junge wird, könnte es eigentlich so bleiben, aber selbst beim Mädchen, also jetzt brauche ich auch nicht mehr überstreichen. Ja, vielleicht mache ich noch ein bisschen Little Pony drauf, wenn es ein Mädchen wird. Ach ja, ich würde das gar nicht, nein, ich würde das gar nicht so, ich würde ganz einfach, also ganz ehrlich, in dem Fall würde ich es einfach so lassen, wie es jetzt ist. Auch, auch wenn es ein Mädchen wird, weil ich halt von so Stereotypen gar nichts. Ja? Mhm. Das Mädel kann sich doch auch. Ich auch übrigens. Selber raussuchen, ob das gerne mit Autos spielen will oder mit Barbies oder mit was auch immer. Und dann kannst du ja immer noch fragen, hier, was hättest du denn da gerne jetzt? Ja, ja. Wollen wir da so mit null Jahren machen? Was hättest du denn gerne? Ja, ich verstehe. Nochmal laut und deutlich. Na, jetzt noch nicht direkt gleich am Anfang, aber sobald es dann sprechen kann und sich dann vielleicht artikulieren kann so ein bisschen und weiß, was es da eventuell... Was möchtest du denn da hinhaben? Papi! Papi! Ich habe einen Vorschlag für dich. Ich habe schon jetzt einen Vorschlag, bei dem ich noch nicht mal das Kind fragen muss. Um allen die Waage zu halten, werde ich einfach Conchita Wurst auf meiner Wand. Das ist ja Mann und Frau gleichzeitig. Das wäre doch Transgender. Das ist doch super. Ja, überall Conchita Wurst. Was auch so geil ist, also ich habe viele in meinem Bekanntenkreis drumherum, die Kinder bekommen oder bekommen haben. Es ist diese, ich finde das auch super. Ich habe da zum Beispiel gar kein Problem mit. Es gibt wahrscheinlich andere Eltern, die direkt ausflippen. Du kriegst halt von jedem direkt so einen Ratschlag rein und das finde ich auch super. Also ich muss ja nicht alle annehmen, aber ich finde immer super, wenn man sowas hört wie... Und dann mal gucken. Genau, auch das, was du jetzt gesagt hast, fand ich zum Beispiel jetzt einen guten Tipp. Ne? Aber es gibt natürlich auch Leute, die geben schlechte Tipps, aber das würde ich niemals sagen. Ich sage mir, ich höre mir mal alles an, ne, und kann es ja dann immer noch ganz anders machen. Ja, das Problem ist, so viele Tipps kann ich gar nicht geben, weil ich ja selber nicht in der Situation bin. Ja, ja, deswegen empfehle ich dir, schaff dir eine Katze an. Das ist schon die erste gute Vorstufe dazu. Außer, dass es Kacki auch extern gelagert wird und nicht in der Windel. Naja, da komme ich ja aus vorbelasteten Haushalt. Also wir hatten hast du eine Katze gehabt? Wir hatten Katzen, wir hatten Hunde, also von daher alles schon da gewesen. Kindheit zumindest, ja. Ja. Ja, das zu dem Thema, ne? Das zu dem Thema, also liebe Hörer, richtet euch drauf ein, da gibt es wahrscheinlich demnächst noch ein bisschen mehr dazu zu hören, aber auch, leider. Du hast das ja mit Projekt schon richtig bezeichnet indirekt, weil das ist es und bleibt es ja, also das beschäftigt dich dann ja halt ab sofort immer. Ja. Ja? So, und das heißt, auch wenn das Kind dann da ist, geht's ja, hört's ja nicht auf. Also da kannst du ja weiter. Sorry. Da hast du jetzt Ressourcen ohne Ende zum Geschichten erzählen. Also das passt schon ganz, ganz gut. Schön, dass du dich fürs Team opferst. Ja, das stimmt. Ich könnte auch ganz viele Geschichten von der Katze erzählen, aber das läuft sich irgendwann auch. Also irgendwann ist, glaube ich, auch dieser Faktor mit Niedlichkeit, also für einen selber natürlich nie vorbei. Im Falle deiner Katze rollt sich das eher. Aber das muss man leider so sagen. Ja. Ja, das war's. Ich habe die Katze noch nie live gesehen. Ich kenne die nur von Fotos, aber das reicht schon völlig aus. Du bist herzlich eingeladen, mal das dicke Ding dir anzugucken. Ja. Irgendwann schaffen wir das auch noch. Ja, jetzt bin ich zwar dieses Jahr nochmal bei dir um die Ecke, aber leider schafft es dann mein lieber Basti nicht. Nee, auch ich habe mal sogar Termine. Es sind wahrscheinlich meine letzten gesellschaftlichen Termine, die ich noch wahrnehmen darf. Danach bin ich wahrscheinlich nur noch, ich bin dann einer dieser Träger von Kleopatra aus Asterix erobert. Nee, was war das? Asterix bei den Pyramiden oder sowas? Nee, Asterix und Kleopatra. Ja, genau. Da wird dann nicht Kleopatra oder war das Cäsar, der so in so einer Sänfte getragen wird. Und das ist dann ab sofort meine Aufgabe. Also auch alle vier streben gleichzeitig, weißt du? Ich bin eine Person und muss Cäsar überall festhalten oder Kleopatra. Ja, oder Majestix auf dem Schild, weißt du? Oder Majestix auf dem Schild, ja. Oh, das. Aber ich bin ja eher von der Körper von Majestix. Aber gut, das führt zu weit. Ja. Guti. Nun gut. Ja. Was haben wir denn noch so? Du bist ja klassische Obelix eigentlich, weil du bist ja auch groß. Also von daher. Ja, und ich trage auch manchmal die Hosen so wie Obelix. Manchmal trage ich die über dem Bauch oben drüber und fühle mich dann jedes Mal so, als wäre ich in Zaubertrank gefallen. Furchtbar. Ja. Nur nicht zu straff ziehen, sonst kneift es irgendwo. Ja. Danke für diesen Tipp. Ja. Aber so ein Kleinkind kann ja auch manchmal der richtige Horror sein, lieber Basti. Ey, ich habe schon drauf gewartet, dass so ein Signalsatz kommt. Ja, ich glaube schon. Das Lustige ist ja, dass man ja bei Filmen immer bei Horrorfilmen, also bei zum Beispiel, das habe ich gestern erst und den gab es für 99 Cent auf Prime, gab es Hereditary. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und ich muss zur Vorgeschichte mal sagen, also dieser Film ist richtig gehypt worden. Also auch, als ich den Trailer geguckt habe, standen da ganz viele Zitate von wegen, krassester Horrorfilm, ja was ist das denn für eine richtig krasse Scheiße? Also ungefähr habe ich es jetzt zusammengefasst, das stand natürlich so da nicht, da fände ich aber witzig. Können Sie jetzt von der Etage 13 einblenden ab sofort? Richtig krasse Scheiße, Etage 13. Ja, jetzt ist mein Problem, ich könnte jetzt denselben Fehler begehen wie ein anderer Podcaster. Ich muss nämlich jetzt hier mal einen Podcast erwähnen. Ich habe mir, bevor ich diesen Film angeschaut habe, Nerd Talk angehört. Das höre ich ja relativ gerne, wenn es um Kinofilme geht. Und dort hat der Hauptmoderator, der Phil, meine ich, der hat das ganze Ding relativ hart gespoilert. Und zwar mit einem, mit nur einem Wort, bei dem dann sofort klar war, ah, es läuft auf sowas hinaus. Jetzt habe ich diesen, ich mache es jetzt so, ich werde jetzt irgendwann zwischendurch mal, weil ich gehe davon aus, ich weiß, Steffen, deine Liebe ist jetzt Horrorfilm nicht. Gehe ich jetzt einfach mal stark davon aus, dass du es wahrscheinlich eher weniger gucken wirst. Wenn du natürlich jetzt sagst, doch, dann werde ich nicht spoilern. Kannst ja gleich Bescheid sagen. Ich mach's mal ohne Spoiler. Worum geht der Film? Also, der Film hat so ein bisschen, geht ein bisschen in die Haunted House Richtung, also verfluchtes Haus, hat man das Gefühl. Denn direkt zu Anfang des Films wird eine Todesanzeige eingeblendet von einer Frau, die gestorben ist. Das ist eine Mutter von jemanden und die Oma von zwei Kindern. Und dort wird dann gesagt, jetzt kommt doch alle zur Beerdigung. Dann wird in den ersten Szenen die Frau auch beerdigt. Und im Laufe dieses Films hat man das Gefühl, diese Oma ist leider nicht ganz von uns gegangen. Die ist noch da. Okay. Und das ist so ein bisschen die Haunted House-Richtung. Aber es gibt noch ein paar andere Merkwürdigkeiten. Es gibt zum Beispiel das kleine Kind. Ich komme gerade ganz schlecht mit Namen voran, aber es reicht, wenn ich sage, das kleine Kind. Muss ich jetzt auch mal eine kleine Kritik zu dem Podcast loslassen, den ich da gehört habe. Die bei Nerd Talk haben gesagt, ich zitiere jetzt nicht wörtlich, aber es ging so in Richtung, oh, die ist ja nicht so hübsch, was soll die denn für Rollen kriegen? Und ja, das Thema, was ich jetzt vorhin zu dir gesagt habe, macht mich schon jetzt empfindlicher, wenn es um Kinder geht. Ich habe es gemerkt, auch beim Filmschauen. Ich war sauer, weil die so über dieses Kind gesprochen haben. Wenn du diesen Film dir anschaust, es sieht objektiv nicht aus wie ein, was immer man auch als normal bezeichnet, also es ist kein symmetrisches Gesicht zum Beispiel großartig. Aber es finde ich dieses, ich finde es trotzdem, es war ein nettes Kind, aber es war irgendwie merkwürdig. Es hat merkwürdige Sachen gemacht. Eine Sache zum Beispiel, die war relativ hart. Es fliegt irgendwann mal im Laufe dieses Films an ihre Schule eine Taube gegen das Fenster. Diese Taube landet dann auf dem Boden. Da wird der Film ja schon für mich rum. Was? Da ist schon für da dich rum, der Film, ne? Das ist ja schon Horror pur für mich. Siehst du? Das ist schon krass. Das ist bei mir ein Problem. Ich kann keine toten Vögel sehen. Also ich mache da immer einen riesen Bogen rum. Ja, warum? Was hat das für einen Grund? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Also ich habe ja auch Angst vor Vögeln eigentlich. Also das heißt, wenn mir Vögel zu nahe kommen, da kriege ich schon so einen leichten Schreikrampf. So, das klinge ich dann ähnlich wie du. Ja. Und wenn ich dann tote Vögel sehe, dann ist es auch ähnlich. Keine Ahnung, ich weiß nicht warum. Also ich vermute, es hat mit der Kindheit zu tun, weil mich da mal eine riesen Gans gejagt hat im Omas Garten. Echt? Ja. Das könnte ich mir vorstellen, dass es daher kommt, aber so richtig sicher bin ich mir da natürlich nicht. Ne? Hm. Ich könnte jetzt noch einen lahmen Gag nehmen, den ich könnte jetzt so gut nehmen, aber ich nehme ihn doch nicht. Die Leute dürfen jetzt mal in die Kommentare schreiben, welchen Gag ich gemacht hätte, als du sagtest Angst vor Vögeln. Ah, naja, gut. Ah, gut. Gansjagen, haben wir da schon mal im Podcast drüber gesprochen? Als ich da einmal wo war ich denn da? Wie heißt denn das nochmal? Hannover war Richtung Hannover. Ach, da wo meine Frau ihre väterliche Familie. Gut, dass ich das jetzt so gut weiß. Gut, dass sie den Podcast nie hört. Auf jeden Fall so in die Richtung Hannover und sowas waren wir. Und wir sind auf einer Schlossbesichtigung gewesen. Mhm. Und ich bin großer Vögel-Fan. Also ich habe selber auch als Haustier Vögel früher gehabt. Und da war eine Bande von Gänsen. Deswegen seid ihr jetzt ja auch schwanger. Er hat ihn nicht liegen lassen. Ich hab ihn gemacht. So. Du hast ihn einfach gemacht, Steffen. Ich habe natürlich immer einer schönen Art gedacht, komm, machst du einen auf Heinz Sielmann. Kennt ihn hier noch jemand? Hallo, unser altes Publikum, Heinz Sielmann, alter Tierfilmer. Und bin dann mit meiner Kamera hingegangen, habe auch schon die ganze Zeit drunter kommentiert, so, das ist eine Gansfamilie. Die Gansfamilie findet sich gerne in der hannoverschen Umgebung. Geh immer näher drauf zu und merke auf einmal so, Moment. Also leider war das Video da schon vorbei. Ich hätte es gerne auf Video gehabt. Das wäre ein Klick gewesen. Hör mal, ich hätte Millionen verdient. Macht das Video aus und merke so, wie eine der Gänse so den Kopf so hochreckt. Und ich so, und ich war nicht mehr weit davon entfernt. Ich so, ach du Kacke, das ist Mama. Das ist Mama Gans. Und Mama Gans hatte nichts anderes vor, als mich zu jagen. Also bin ich wirklich abgehauen. Und jetzt kommt die Heldentat dabei. Ich bin an meiner Frau und ich glaube, eine Tante von ihr vorbeigelaufen hat gesagt, nimm die! Nimm die! Und bin weitergelaufen. Hab ich gedacht so, du bist der beste Held. Du bist der beste Held, mein Freund. Nimm die! Nimm die! Naja, gut. Aber zurück zu Hereditary. Noch eine kleine, ganz kleine Bitte zwischendurch. Eine ganz kleine Bitte. Könntest du mal versuchen, deine Webcam ein bisschen weiter runter zu rücken? Ah ja, Entschuldigung. Ich hab mich gerade ein bisschen bequemer hingelegt. Ich hoffe, ich kriege die auch. Er bereitet sich schon wieder auf seine römische Phase vor, wo er dann die ganze Zeit rumliegt. Lucullus Trauben, bitte! Ja, so, jetzt zum Horrorfilm zurück. Genau, ja. Zum Horrorfilm zurück. Also, es wird nicht besser, Steffen, mit diesem Vogel. Das kleine Kind geht nämlich auf die Taube zu und hat sich vor eine Schere geschnappt. Oh. Und macht leider nichts anderes, als dem toten Tier noch den Kopf abzuschneiden. Und also das klingt jetzt so, als wäre das so ein Splatterfilm. Wenn ich jetzt aber zusammenfassen kann, wie der Film so ist, man sagt ja bei Horrorfilmen gerne mal, ach, der benutzt ja so viele Jumpscares, also dieses typische Buh, wenn ich auf einmal irgendwie von der Kamera von rechts reinkomme und du sagst, oh, das habe ich ja ganz schnell erwartet, der Basti, der sollte doch gar nicht von rechts kommen. Jetzt mache ich gerade schon wieder hässlich, ich merke schon wieder. Mhm. Furchtbar, habe ich schon vor der Aufnahme gesagt. Das kommt aber in diesem Film so gut wie gar nicht vor. Es ist ein sehr, sehr, sehr ruhiger Film. Ich glaube, wir haben schon mal in diesem Podcast drüber gesprochen. Ist für mich so ein bisschen vergleichsweise mit, ich glaube, heißt der It Follows oder Follows oder sowas, wo es ja der Film ist, der glaube ich in den 80ern oder 70ern oder so spielen sollte, wo ein Mädchen sozusagen durch Geschlechtsverkehr mit einem Jungen irgendeinen Fluch überträgt, bei dem die ganze Zeit so ein Monster hinterherkommt, aber immer nur in Entfernung und sich immer die ganze Zeit annähert, den ganzen Film. Und der Film ist super langsam und leise. Und das ist Hereditary bis auf so kleine Spitzen auch immer. Also es gibt so Szenen, die wirken dann auch viel krasser dadurch, dass das Ganze so ruhig ist. Es gibt ja andere Filme, das ist ja nicht nur auf Horrorfilme übertragbar, sondern auch auf andere Filme. Es gibt auch andere Filme, die sind die ganze Zeit auf Möb, Möb, Bang, Bang, ja. Bang. Und hier ist es wirklich die ganze Zeit so, es klimpert so ein bisschen ein kleines Klavier der Spannung und dann wird man einmal kurz in die Tasten gehauen und es ist schon richtig puh, also schon richtig krass. Muss man einfach sagen. Also ich fand ihn sehr gut durch die Spoilerei von Nerd Talk. Ich denke mal, wenn ich den nicht gespoilt worden wäre vorher, hätte ich zwischendurch vielleicht sogar das Gefühl gehabt, ich verstehe hier gar nichts. Was geht hier eigentlich ab? Aber ich glaube, die Auflösung davon, die wäre dann nochmal so ein bisschen erklärender gewesen. Das Problem ist nur, hältst du so lange durch? Ich kann es dir nicht sagen, ich habe ihn relativ spät geguckt und er hat nachgewirkt. Ich musste halt ein paar Sachen googeln danach. Jetzt meine Frage, Steffen. Dürfte ich spoilern, aber ich denke, du wirst ihn dir eh nicht angucken, oder? Ist ja auch nicht schlimm. Ist ja eine Empfehlung. Ich nicht, aber vielleicht der Zuschauer. Also Hörst du übrigens im Hintergrund was, oder? Ja, jetzt gerade habe ich was, jetzt gerade höre ich was, ja. Das ist der Trailer übrigens. Ach so, du guckst den Trailer an. Kannst du gerne machen. Ich höre den Trailer, mich stört es jetzt gerade nicht beim Reden. Dann können wir ja kurz für die Zuschauer, ich würde gerne einfach nur über das Ende sprechen, weil ich weiß ja, Steffen wird es nicht gucken, aber ich möchte kurz dann auch, dann kann ich ja auch sagen, was Nerd Talk sozusagen gespoilert hat. Also, wer nicht von uns gespoilert werden will, wir machen es richtig. Der wird jetzt hier eine Schnittmarke haben und jetzt auch die Möglichkeit haben, vorzuskippen. Wir machen das ja immer, wir machen euch Schnittmarken, dann machen wir einmal gespoilert, einmal ungespoilert. Ich würde gerne einfach nur mal ganz kurz drüber reden. Das kann ich mir nicht angucken. Wow. Dachte ich ja ekelhaft. Das ist ja schon im Trailer. Das ist ja schon die von dir geschilderte Szene. Und wow. Ja, ja, ist krass, ne? Denn es gibt etwas, was auf jeden Fall, wenn es gespoilert wird, doch noch überraschend für mich kam. Aber sonst, bevor ich jetzt zum Spoilern komme, empfehlenswerter Film für Horrorfans, klar. Für zarte Gemüter glaube ich nicht, weil er sehr psychologisch wirkt. Punkt. Ab jetzt bitte wegschalten, wer sich noch Hereditary angucken bitte will. Bitte jetzt das Kapitel skippen. Ja. Okay, ich habe jetzt auch genug Vorrede gemacht. Ich komme jetzt zum Spoilerteil. Das, was gespoilert worden ist von Nerd Talk, was an mich rangetragen worden ist, ist das einfache Wort Satanismus. Wo man natürlich bei Satanismus direkt dann denkt, ah, okay, es ist wie Rosemaries Baby oder wie, ne, also alle die Filme, wo eine Frau ein Kind gebären möchte, das dann Satan auf die Welt bringt. Da wären wir auch wieder beim Thema Schwangerschaft. Antichrist. Ich hoffe, meine Frau wird nicht den Teufel gebären. Naja. Hoffentlich. Und auf jeden Fall, hier ist es. Wenn das Kind nach dir kommt, aber es ist Mama, zum Glück nicht. Papa! Möchtest du Barbie an der Wand haben oder eine tote Taube? Geköpft, bitte. Goofy. Ja, Satanismus ist aber nicht ganz. Zum Ende hin stellt sich einfach heraus, dass diese ganzen Sachen, die passiert sind, letztlich dafür da sind, dass ein Dämonenkult den Gott der Hölle, es ist nicht Satan selber, Paimon heraufbeschwören will. Und am Ende des Films, was ich wieder so geil finde, ich bin ja großer Hellboy-Fan, wird diesem Jungen, der mit in der Familie mitlebt, eine Krone aufgesetzt. Und das hatte mich total an Hellboy erinnert, bei dem es ja auch dieses apokalyptische Motiv gibt mit Krone auf dem Kopf und Schwert in der Hand und dieser einen Faust. Jetzt kommt aber ein Teil, den ich viel überraschender fand. Damit habe ich nicht gerechnet. Die von dem Podcast hatten gesagt, ja, das wollen wir jetzt nicht spoilern, weil das kommt auch zu überraschend. Daran habe ich überhaupt gar nicht mehr gedacht. Relativ zu Anfang des Films. Denkst du, das ist ein Film, er dreht sich um das Kind ist böse, weil das Kind sieht komisch aus und es macht komische Sachen wie eine Taube den Kopf abschneiden. Macht jetzt auch nicht jeder so, ne? Ja. Nach der ersten, ich glaube, Viertelstunde bis 20 Minuten, weißt du, was passiert? Der Bruder nimmt seine Schwester mit. Der Schwester hat so eine Art Erstickungsanfall, guckt aus dem Fenster raus und der Bruder fährt so, dass sie der Kopf abgeschnitten wird vom Laternenpfahl. Und du denkst dir so, das habe ich jetzt wirklich nicht kommen sehen. Dann ist die Schauspielerin einfach für den Rest der Zeit nicht mehr dabei. Die hat man nie wieder gesehen. Und ich habe gedacht so, okay, ich war jetzt auf der völlig falschen Fährte. Ich habe gedacht, sie ist das Kind des Satans oder sowas. Das fand ich richtig krass. Also das hat mich auch ein bisschen gehuckt. Und wie gesagt, es gibt so 2-3 Szenen, die sind sehr ruhig. Da taucht auf einmal das Gesicht der alten, der Oma auf, die das alles so ein bisschen mitbeherrscht. Sie ist im Endeffekt diejenige, die versuchen will, den Jungen aus der Familie zu so einem Art Überbringer des Herrschers zu sein, des neuen Herrschers. Paimon heißt er. Ich habe Paimon auch sofort im Bett gegoogelt, weil mich das interessiert hat. Ich mag ja solche, wie soll ich sagen, Prophezeiungssachen. Ich bin ja großer Hellboy-Fan. Das ist super interessant. Also das finde ich persönlich interessant. Und warum ich mir manchmal immer noch Horrorfilme angucke, so spät, ich weiß es manchmal nicht. Ich hätte es vielleicht auch einfach bleiben lassen können, weil so gut schlafen konnte ich dann auch nicht mehr. Ja. Aber das zu dem Film. Also es war sehr schön. Für mich als Horrorfan natürlich. Und ich finde, wir sind ja weihnachtlich, Steffen, und ich mache jetzt mal einfach für dich die Überleitung, weil dann kannst du auch zu deinem nächsten Thema kommen. Ich finde, jetzt haben wir, ich bin ja großer Weihnachtsfan, ne? Und für Weihnachten, da gehört auch, finde ich, dein nächstes Thema sozusagen mit dazu, was voller Kanne dein Thema ist. Und ich freue mich, wenn wir jetzt ein bisschen mehr kindlicher werden. Ich hatte mir auch schon für heute überlegt, meinen hässlichen Weihnachtspulli anzuziehen. Es ist wieder soweit, aber ich habe es vergessen. Ich werde aber natürlich wie immer Fotos von diesem hässlichen Weihnachtspulli 2018 nachreichen. Ich hab tatsächlich einen neuen mir bestellt jetzt. Tatsächlich. Echt? Ich muss nur gerade mal raussuchen. Den zeige ich dir gleich mal. Ja. Der ist allerdings, der muss erstmal gewaschen werden. Das ist ja, wenn man so bei China? Ja, das ist ja, wenn man so bei solchen Diensten da bestellt, dass es so die T-Shirts und sowas verkaufen oder anbieten, da hat man das Problem, dass das Zeug kommt neu und dann riecht es erstmal irgendwie nach irgendwas. Ja. Ich hatte das mit dem Kostüm vom letzten Stück. Da habe ich so einen Frack angezogen, weil ich ja so einen Lord gespielt habe. Und der kam auch aus China. Den konnte man nicht richtig waschen. Und wenn man den gereinigt hätte, wäre er kaputt gegangen. Und du musst nach Essig, ja, irgendwie so. Ah, es war furchtbar. Also ich habe natürlich dazwischen Schichten gehabt, die ich zum Tragen hatte. Aber es ist so ein Gefühl von wegen, was habe ich mir von China damit rüberliefern lassen? Nicht nur eine Anziehsache, sondern vielleicht auch eine tropische, eine asiatische Krankheit oder sowas. Es fühlt sich komisch an. Ich kann das nachvollziehen. Das ist eklig, ja. Richtig eklig. Leider fällt naja, ich wollte auf jeden Fall sagen, jetzt kommt was Schönes von Steffen. Ja, genau. Warte mal, ich schicke dir nochmal kurz. Leider fällt es immer so ein bisschen bei mir aus, weil die Verbindung halt sehr schlecht ist, aber... Was? Ich habe gutes Internet neuerdings. Ja, du. Ach, du nicht. Warte mal. Schnappschuss nicht. Nee, dafür schicke ich dir jetzt ein Herz, Steffen, hier in Skype, damit die Verbindung besser wird. Wo sieht man das denn jetzt? Hier kann man Herzen verschicken. Siehst du das? Ja. Nee, ich sehe nicht, dass du mir ein Herz schickst, aber ich kann hier das hier kann ich dir auch schicken. Warum sieht man jetzt mich? Ah, jetzt sehe ich. Jetzt das ich. Ja, jetzt ich sehe auch mich selber. Warte. Diesen habe ich mir bestellt hier. Ach, du hast das Video geteilt. Ja. Ah, ja. Wie geil. Also, was Steffen mir gerade geschickt hat, ist ein Aladdin mit einer Aufschrift "Do you wish you were Christmas" aus Aladdin, aber es ist Genie. Ey, das sieht richtig gut aus. Genau. Hättest du mir auch einfach bestellen können, finde ich ja richtig das geil. Ah, das sagst du mir jetzt. Das wäre natürlich, hätte mein Geschenk sein. Naja, gut, okay. Mist. Nächstes Jahr, klar, da kriege ich wahrscheinlich sowieso nur Kindergeschenke. Ich kenne euch doch, Leute. Sobald man Kinder hat, kriegt man nur für Kinder was. Aber ist auch richtig so. So, jetzt dürftest du wieder mich sehen, ganz normal? Ja, alles gut, ja. Alles gut. Ja, genau, mein Thema ist das... Jedes Jahr, ja. dass der Disney-Monat, nee, das ist schon vorweggenommen, dass der Dezember bei mir auch mehr oder weniger der Disney-Monat ist. Sehr schön. Passt natürlich immer sehr schön in die Vorweihnachtszeit. Nicht, dass das restliche Jahr frei von Disney wäre, aber im Dezember oder Ende November, Anfang Dezember häuft sich das dann meistens nochmal, weil wir dann Urlaub haben und meistens nochmal ins Disneyland fahren. Ja, ihr wart im Disneyland, ne? Hab ich auch so gesehen. Auch dieses Jahr. Ende November, Anfang Ja, Ende November, sagen wir mal so. Die letzten 3 Novembertage waren wir im Disneyland und wir haben es jetzt diesmal so gemacht. Wir haben mal ein Apartment-Komplex ausprobiert. Also das heißt, im Grunde so drauf ausgelegt, dass man sich im Zweifel selbst verpflegen könnte. Und für den Park haben wir es diesmal so gemacht, dass wir uns jetzt wirklich beide einen Jahrespass geholt haben. Das heißt, wir könnten also jetzt innerhalb des nächsten Jahres, wir haben uns jetzt für den gibt es ja verschiedene Preismodelle. Wir haben uns für das zweite Preismodell entschieden, weil das kleinste ist dann doch etwas zu beschränkt an den Tagen. Das sind dann nur 150 Tage. Innerhalb eines Jahres sind es dann 150 Tage, in denen man praktisch in den Park kann. In unserem Modell sind es jetzt 300 Tage. Das heißt, also da sind dann halt so spezielle Feiertage, Ostern zum Beispiel. Okay. Oder Wochenenden in diesem Zeitraum sind dann halt ausgenommen. Da kann man dann halt nicht da rein, also nicht mit diesem Pass. Aber ansonsten sind es halt 300 Tage. Gut, sind jetzt 65 Tage weniger als man eigentlich, also Weihnachtszeit wahrscheinlich dann auch nicht. Ja. Ja, wir werden mal gucken. Also das heißt, das kann auch passieren, dass wir jetzt einfach mal spontan sagen, wir fahren jetzt einfach mal ein verlängertes Wochenende oder sowas. Ja. Wie teuer ist dieser? Also das passt es dafür da, dass du jederzeit sozusagen das Disneyland... Naja, fast jederzeit. Fast jederzeit. Und was zahlst du dafür, wenn ich fahren darf? Der kostet jetzt 219 Euro pro Person. Und das heißt, du könntest jederzeit einfach so sagen, ich möchte gern dann, also außer die ausgenommenen Tage, du kannst jederzeit sozusagen da übernachten und alles im Disneyland benutzen. Ja, Übernachtung ist da nicht dabei. Also das ist jetzt nur der reine Eintritt in den Park. Ah. Aber du hast aber Vergünstigung auf die Hotels hast du mit dabei im Grunde. Mhm. Muss man dann halt gucken. Also auf die Disney-Hotels zumindest, ja. Und und du hast 10% Discount auf Merchandise-Artikel, was wir natürlich auch schon mal nutzen, logischerweise. Ja. Ich habe sogar eine Frage an dich, sorry. Ja. Was würdest du jemandem raten, der vielleicht, wo er das Wort Disneyland nochmal hört, sowas sich vielleicht als Weihnachtsgeschenk in der ersten Jahreshälfte des nächsten Jahres überlegen würde? Weil das klingt, also Disneyland, glaube ich, da wollte meine Frau schon immer mal hin. Und gibt's da irgendeinen Trick? Hast du irgendwelche Tipps für sowas oder kann man da... Ist teuer einfach, oder? Ja, also es heißt, was heißt Tricks? Also du musst halt gucken, wann du fährst, das ist logisch. Wie gesagt, vermeiden würde ich solche Stoßtermine wie jetzt zum Beispiel Ostern oder sowas, weil es dann da sehr wahrscheinlich auch nochmal prinzipiell teurer ist, eventuell. Zumindest an der Tageskasse. Also du kriegst, glaube ich, auch prinzipiell über Online-Bestellungen kriegst du schon vergünstigte Karten. Also das heißt, da sind sie schon etwas günstiger als manchmal an den Tageskassen selbst. Hast du vor, häufiger hinzufahren, würde ich tatsächlich in Betracht ziehen, einen Jahrespass zu holen. Ja, also wie gesagt, da gibt es dann halt die verschiedenen Ausführungen. Tageskarte gibt es für einen Park. Nee, ist das jetzt für beide Parks immer schon prinzipiell? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber ich glaube, das ist sogar prinzipiell für beide Parks. Also es sind ja zwei Parks im Disneyland. Das ist einmal der klassische Disneyland-Park und das andere ist der Walt Disney Studios Park, der dann 10 Jahre später aufgemacht hat noch. Und genau, für beide Parks hast du dann halt den Eintritt. Das kommt so auf, ja, je nachdem, auf 60 bis 90 Euro halt. Okay. Ja, an Eintritt. Und deswegen, ja, prinzipiell würde ich immer 2 Tage, also gerade für Neueinsteiger auf jeden Fall mindestens 2 Tage einrechnen, wenn nicht sogar 3, wenn du noch nie da warst, um dir alles in Ruhe angucken zu können. Wie gesagt, es gibt ja auch viel zu entdecken. Also es gibt immer so Kleinigkeiten und da kann man viel, also ich würde einen Tag auch schon fast dafür aufwenden, einfach mal so Kleinigkeiten zu entdecken. Ja, es gibt die Hidden Mickeys überall, also wenn du die alle zählen willst, da reicht ein Tag überhaupt nicht aus, okay. Aber es gibt auch noch so viele kleine Statuen in den Parks verteilt, wenn man die sich in Ruhe angucken und finden will und so weiter und so fort, da geht da locker Zeit drauf, ja. Ja. Dann gibt es Paraden, Shows und sowas, wenn man die sich angucken will, sollte man die Zeit entsprechend einplanen und je nachdem, was ihr fahrt, musst du natürlich auch immer die Wartezeit an den Attraktionen mit einplanen. Heißer Tipp dazu ist natürlich immer noch, sich rechtzeitig zu überlegen, welche Attraktion will ich fahren, welche könnte überlaufen sein und da gibt es dann die Fastpass-Tickets. Die muss man extra kaufen bei deinem Pass. Nee, die muss man sich nicht kaufen. Mhm. Es gibt sogar jetzt ein Kaufmodell ganz neu. Da kann man sich wohl Fastpass-Tickets auch kaufen. Die gelten dann wohl über den ganzen Tag oder so richtig durchgestiegen bin ich da noch nicht. Da muss ich nochmal mit einem Experten reden, weil ich mir das auch noch nicht so genau angeguckt habe. Aber es gibt auch die ganz normalen, regulären Fastpass-Tickets. Das heißt, du gehst zu einer Attraktion hin und ziehst dir für diese Attraktion einen Fastpass, kommst zu der darauf ausgewiesenen Zeit zurück. Also das ist ein Zeitraum, ungefähr eine halbe Stunde. In dem das eingelöst werden kann, also der Zeitraum, in dem das eingelöst werden kann. Und erst dann kannst du wieder einen neuen Fastpass für was anderes ziehen. Okay. Oder für dasselbe nochmal, je nachdem. Ja? Also du kannst immer nur einen Fastpass haben bei diesem kostenlosen Modell. Wie das jetzt bei diesem Bezahlmodell ist, da gibt es auch schon wieder verschiedene Stufungen. Das ist aber so neu und auch noch in Entwicklungsphase oder Probierphase, dass sich das auch bis dahin wahrscheinlich nochmal ändern kann. Also von daher. Vielleicht hast du ja so Links, die dazu nützlich wären für Leute, die sich wirklich. Genau. Also interessiere mich auch gerade wirklich dafür, wie so die Systeme da sind. Was kommt so, wenn ich sagen würde, ich würde jetzt ein Wochenende, du sagst ja 2 Tage mindestens, was kommt da so kostenmäßig auf einen zu? Je nachdem. Also allein bei den Parks bist du halt bei 2 Tagen pro Person ungefähr bei, würde ich jetzt, ich greife jetzt mal hoch, bei 200 Euro Eintritt. So. Okay. Pro Person. Ja. Ja. Deswegen Überlegung, einen Annual Pass zu nehmen, weil der kostet dann halt nur 219 Euro, das Metaflex-Modell, was wir jetzt haben. Es gibt sogar noch einen günstiger, aber das sind halt noch weniger Tage. Ja. Und da muss man dann halt gucken, ob das für einen so passt. Wie gesagt, hier hast du für den Fall, dass ich kenne ja dich jetzt auch so ein bisschen, dass du auch gerne mal was kaufst, dann, wenn du da vor Ort bist, mhm. und dann hast du da die 10% schon dabei. Ne? Okay. Also da hast du 10% auf Artikel, die du in den Disney-Shops vor Ort dann kaufen kannst. Okay. Dann, ja, das muss man halt noch mit einrechnen, also so ein bisschen Taschengeld. Verpflegung ist jetzt auch in den Parks natürlich nicht gerade günstig, also entweder nimmst du dir selber was mit, das geht, mhm. aber, oder du, ja, musst halt das auch so ein bisschen mit einberechnen, auch da immer Wartezeit mit einkalkulieren, weil mhm. Das sind, also wenn du jetzt was Schnelles essen willst, hast du halt so diese ganzen Fastfood-typischen Dinger, also so ähnlich wie bei Mac ist auch, stehst halt in der Schlange und wartest, bis du dran bist und dann bestellst dein Essen und kriegst es vorne an der Ausgabe. Da ist halt auch immer ein bisschen mit Wartezeit zu rechnen, gerade so in den Stoßzeiten mittags und so. Also auch da der Tipp dann entweder eine Stunde vorher schon mal versuchen oder einfach ein bisschen später, je nachdem. Okay. Oder noch geschickter, wenn man jetzt nicht so abfährt auf so Paraden oder ähnliches oder Shows, einfach diese Zeiten abwarten und dann irgendwie da sich verköstigen, dann hat man da auch ganz gutes Glück. Okay. Also wir waren jetzt am ersten Tag zum Beispiel, wir sind mittwochs hingefahren, sind aber auch erst gegen Nachmittag halt angekommen und sind genau in den Park gekommen, als es eine Parade gab. Und da konnte man noch schnell kurz vor Schließung des Büros ins Jahrespassbüro gehen. Mhm. Und da war halt auch gar nichts los, gerade in dem Moment. Und da hatten wir echt Glück und dann haben wir da noch unseren Jahrespass gerade geholt. Sonst hätten wir das am nächsten Tag machen müssen und die Zeit wäre dann schon wieder draufgegangen. Ne? Mhm. Ja. Und so haben wir das da gerade gemacht. Ja, und die Parade dann einfach an einem der Tage drauf noch angeguckt. Ja. Hast du irgendwas entdeckt, wo du, also jetzt bei dem letzten Besuch, wo du sagst, Mensch, das ist jetzt für mich ganz neu oder das war ganz cool? Hast du da irgendwas gemacht? Es gibt immer so kleine Sachen, also gerade in den Disney-Parks kann man sehr mit offenen Augen durch oder offenen Ohren auch durch die Gegend gehen. Hm. Da gibt's so kleine versteckte Gimmicks und Spielereien, so quasi Easter Eggs schon. Hm. Da muss man zum Teil wissen, wo die sind und zum Teil entdeckt man sie auch eher zufällig. Eins ist zum Beispiel, das haben wir das letzte Mal schon entdeckt, dass im Adventureland ist es. Mhm. Adventureland besteht so aus Piraten der Karibik und Indiana Jones im Wesentlichen. Okay. So ein bisschen halt auch so, Safari angehaucht so ein bisschen und sowas. Da gibt es halt ein Restaurant, das sehr an König der Löwen angelehnt ist, zum Beispiel. Und ich glaube, da ist es oder ist es bei Hardy's Outpost? Ich weiß es nicht genau. Also bei einem der Lokale geht man halt so ein bisschen vorweg, so ab vom Weg. Und da entdeckt man so zwei Figuren. Das ist einmal Ka aus dem Dschungelbuch und Sasu aus der König der Löwen. Die sind dann halt so als Statuen dann da schön platziert. Und sowas entdeckt man halt immer wieder mal. Also was ich auch noch nicht wusste, dass es zum Beispiel den Mr. Erickson heißt, der glaube ich von oben irgendwo, nicht nur ihn, sondern auch den kleinen Jungen, wie heißt denn der jetzt wieder, der dann mit ihm das Abenteuer, ja. Also die beiden jedenfalls, die sieht man irgendwo in einem Boot sitzen. Ja. Ja. Die, also das ist auch, so Sachen gibt es halt immer zu entdecken, ja. Ja. Und auch lohnt es sich auf der Main Street zum Beispiel mal, sich die Fenster genauer anzuschauen. Da stehen dann halt die Namen der großen neun, oder der Nine Old Men heißen sie, glaube ich. Ja. Das sind die berühmtesten. Russell heißt der kleine Junge, glaube ich. Russell heißt der, genau. Ja. Russell, ja, okay. Das sind die berühmtesten Animationskünstler so aus dem Hause Disney, also, okay. Die sich da einfach einen Namen gemacht haben. Die sieht man so in den Fenstern. Und du hast auch überall so kleine Gimmicks. Also du hast, es gibt auf der Main Street gibt es einen Zahnarzt irgendwo angedeutet, ja, also oben an den Fenstern. Und wenn man genau hinhört, hört man es immer mal schreien. Was? und so Bohrgeräusche und sowas halt, ne? und so Sachen halt. Oder wenn du beim Phantom Manor bist, also das Geisterhaus, was an 100 Menschen angelehnt ist, halt auch. Gibt es dann auch noch so einen erweiterten kleinen Bereich, wo man rauskommt? Da sind halt so Grabsteine, mit denen ist so eine kleine Geschichte nacherzählt. Das kann man so, das ist wirklich ganz gut gemacht. Und dann gibt es halt auch noch so ein Steingrab. Und wenn man dahin hört, hört man es immer mal klopfen. Also krass. Ja, oder nee, ein Herzschlag. Herzschlag oder irgendwie sowas. Ja. Und also so Kleinigkeiten, ja. Mhm. Also da hast du echt viel entdecken. Natürlich ist es immer ein bisschen davon abhängig, wie ist es gerade mit Erwartungen im Park, ne, bestellt. Mhm. Also es kann auch sein, dass dann einige Sachen einfach mal ausfallen, ja. Aber weil gerade zum Beispiel, als wir jetzt da waren, eine meiner Lieblingsattraktionen ist halt das Phantom Manor. Mhm. Und das war jetzt gerade im Umbau. Das ist aber jetzt schon eine ganze Weile, das wusste ich auch vorher. Okay. Aber jetzt haben wir ja den Jahrespass, also das heißt, sobald das Ding wieder auf ist, könnte man theoretisch dann geht's irgendwann los. Mal demnächst hinfahren. Mhm. Ja, und dann gucken wir mal. Ja, das ist so viel zu den Disney-Parks. Also da, wie gesagt, macht mir immer wieder Spaß, eben weil es auch Sachen gibt, die man entdecken kann immer wieder und ja. Steffen, wir müssen eine kurze Lebkuchenpause machen. Ich muss kurz Lebkuchen wegbringen. Ich weiß, das kommt sonst nicht vor, aber ich kann es gerade nicht zurückhalten. Lebkuchen wegbringen. Ja, Lebkuchen wegbringen. Du verstehst? Okay, ja. Danke. Ach so. Was kann ich erzählen noch, ohne dass das jetzt der Basti eventuell verpasst? Ich könnte jetzt so eine kleine Sache einbauen, die er dann exklusiv im Schnitt erst hört. Ne? Lieber Basti, weil ja Disney-Monat ist, ganz kleines Giveaway dazu. Gibt auch im Moment jede Menge Zeltstoffartikel von Disney, habe ich natürlich auch im Haushalt hier. Mickey Mouse Taschentücher zum einen habe ich da und die sehen ganz cool aus. Die sind von, ist das irgendwie eine Marke oder ist das, also Tempo ist es schon mal nicht. Das hätte man schon prominent drauf platziert. World Card. Sagt mir jetzt nichts. World Card heißt wohl die Firma. Made in Italy. Ja. Davon gibt es Walt Disney Mickey Mouse Taschentücher. Ja, Mickey Mouse ist natürlich das Stichwort, weil Mickey Mouse hatte ja auch, oder das ganze Jahr ist eigentlich Mickey Mouse Geburtstagsjahr, 90 Jahre. Und da macht natürlich jeder mit. Da steigen viele ein und präsentieren da ihre Artikel in Mickey Mouse Glanz. Hier das böse Wasser, was man nicht trinken darf, Evian, glaube ich, ist es, hat auf seinen Plastikflaschen auch Etiketten mit Mickey Mouse drauf. Und da wir gerade bei Zeltstoff waren, es gibt auch von Zeba, gibt es 90 Years of Magic, das ist natürlich das Stichwort bei Mickey Mouse dieses Jahr, gibt es Zeba, Wisch und Weg mit Mickey Mouse drauf. Ich habe gerade, also jetzt steckt er erst gerade wieder seine. Ja, richtig. Ja. Also ich habe, was ist passiert in der Zwischenzeit? Du wirst es natürlich dann im Schnitt hören, aber ich kann dir mal einen kurzen Teaser geben. Ja. Ich habe erst zur Spekulation aufgerufen, ob es sich bei deinen Backbring-Geschäften nur um Lebkuchen oder auch um Spekulatius handelt. Dann habe ich Werbung gemacht für Werbung, unbezahlte natürlich. Es ist Mickey Mouse, ja, 90 Years of Magic und yes. Da gibt es natürlich sehr viele Artikel. Ja. Passt natürlich spitze in diesen Disney-Blog, den ich jetzt hier gerade habe. Richtig. Ich habe gerade geguckt, es ist natürlich nicht Tempo, sondern World Card irgendwas, aber ich zeig's dir gerade mal, Mickey Mouse Taschentücher und Zeba habe ich schon weg, da war ich jetzt gerade noch zuletzt, die haben natürlich auch Mickey Mouse Artikel rausgebracht, also sind halt alle drauf aufgestiegen auf diese Geschichte. Mhm. Ich habe auf der Comic Community, Eigenwerbung, habe ich mittlerweile einen von mehreren Artikeln veröffentlicht. Ob der zweite noch kommt, ich hoffe es, ich arbeite dran, aber irgendwie fehlt mir urlaubsbedingt ein bisschen die Zeit. Der kommt hoffentlich auch noch, also der zweite, der sollte auf jeden Fall noch erscheinen, da geht es dann halt um die Comics und der erste, da ging es um die Cartoons von Mickey Mouse, mit denen er alles angefangen hat. Ja. Und die waren übrigens sehr gut. Ich finde die alten sehr, sehr toll, die alten Cartoons mit ihm, wo es noch so lustig mit Mickey Mouse abgeht. Ich verliebe mich auch immer mehr. Also früher habe ich ja auch so gesagt, naja, das alte Zeug, das ist mir eigentlich alles zu altbacken. Aber mittlerweile bin ich so in so einer Retro-Welle. Irgendwie schwappt das von allen Seiten ja natürlich jetzt rein, aber auch was so diese alten Cartoons sind. Ich weiß die immer mehr zu schätzen und kann die immer mit immer mehr gucken, sag ich mal, als es früher hatte. Ich muss dazu sagen, kann ich verstehen mit der Retrowelle. Bei mir ist das ja so, ich habe so für eine bestimmte Art von Comics immer ein großes Herz und bin immer auf der Suche danach, nach Äquivalenten im Internet. Ich bin halt großer Fan der Zeitungs-Comic-Strips. Also ich würde wahrscheinlich auch Garfield, wenn ich da nicht irgendwann gesagt hätte, okay, das wäre mir zu langweilig. Natürlich Calvin und Hobbes kennt man ja auch. Und es gibt ja diese gesammelten Zeitungsstrips auch von Mickey Mouse. Und die habe ich schon vor Jahren mal durchgelesen und fand die fantastisch geschrieben. Und auch den Slapstick-Humor. Da war ja Mickey Mouse ja eher nicht immer nur Detektivgeschichte, nee. Detektivgeschichte, das sondern da war ja auch einfach mal ein Tausendsasser-Typ. Ne? So ein bisschen Richtung Donald Duck so. Kam das tatsächlich, siehst du, jetzt soweit ist mein Rechercheaufwand also noch nicht so ganz. Mhm. Aber ich meine, es kam auch erst mit den Italienern oder den Europäern vielmehr. Mhm. Dass, als die dann die Mickey-Maus-Geschichten übernommen haben, dass es dann so ein bisschen Richtung Detektivgeschichten immer mehr ging. Ja, also das heißt, ja, so dieser klassische Mickey-Maus, der dann einfach, ich meine, das hast du sowieso in den Comics jetzt schon gar nicht mehr so drin, dass der dann einfach so mit Donald und Goofy irgendwelche Abenteuer erlebt ist. Das waren halt damals die Cartoons vor allem. Ja. Ne? Das ganz am Anfang war es ja tatsächlich auch so, dass die Comic-Strips Cartoons praktisch nochmal adaptiert haben und noch so ein bisschen weitererzählt haben. Okay. Das hat sich dann aber relativ, so weit war ich jetzt halt schon, das hat sich dann halt relativ weit oder relativ schnell geändert, als dann wie heißt du denn jetzt? Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, aber als dann halt die Person, die dann maßgeblich für die Comics ein bisschen mit verantwortlich war, hier der Gustafsson. Gustafsson, ich habe was mit Sonnen auf jeden Fall im Kopf gehabt, ja. Genau. Als der das dann übernommen hat, ging es dann auch mehr in die Richtung, dass dann eigene Geschichten praktisch erzählt wurden, die nicht auf den Cartoons mehr beruht haben. Ja. Ich habe eine Frage an dich. Passt alles noch in den Disney-Ding? Ich habe auch noch was für das Disney-Ding danach. Hast du dir auch diese Zeitschrift gekauft? Die hatte mich sehr interessiert, die jetzt gerade über eine Zeitschrift Thema Mickey Mouse von Walt Disney veröffentlicht worden ist. Hast du die gekauft? Es gab ja so einiges. Weiß ich nicht genau, was du meinst, aber ich kann mir das denken. Du meinst dieses Mickey-Magazin im Grunde, diese großformatige die habe ich mir gekauft. Also steht halt einiges interessant. Gut, auch drin. Ja, also ist ich habe sie jetzt noch nicht gelesen komplett, aber ich habe, bei mir muss man halt erstmal haben. Und dann, so ist er das, Steffen. Ja, nee, aber da steht schon einiges, wissens wäre das auch an Hintergrundinfos auf jeden Fall mit drin, ja. Mhm. Die gab es ja vor Jahren schon mal so ähnlich, gab es das schon mal mit Donald. Das war auch, glaube ich, zu einem Donald-Jubiläum der Fall. Okay. Gab es aber auch leider nur eine Ausgabe von. Ich fürchte, das wird mit dieser Mickey-Maus-Ausgabe jetzt ähnlich sein. Das ist vielleicht ein Jubiläumsding, ne? Nehme ich mal an. Bin ich mal gespannt, was uns dann nächstes Jahr noch so erwartet, weil da hat ja Donald wieder ein Jubiläum. 85 Jahre dann. Ne? Krass. Ich kann mich noch erinnern an 60 Jahre Donald, auch Taschenbuch und sowas. Da sind schon ein paar Jahre jetzt ins Land gegangen, merke ich gerade. Eieiei, wir werden alt. Ja, genau. Aber bleiben wir noch mal kurz bei dem Disney-Thema. Ich Gerne. War gestern noch auf einer Veranstaltung und zwar, wie gesagt, Dezember, Disney-Monat ist dann auch immer Anfang Dezember gibt es, wie heißt es denn jetzt? Ich habe es mir da gerade notiert. Warte mal, ich muss gerade noch mal in mein Trello gucken. Das ist ja, guck mal bitte in nicht Trello so rein. Trello, nicht Trello. So schlimm. Disney, Disney in Konzert heißt das Ganze. Ah. Ja, da geht es im Grunde darum, dass beliebte Melodien oder beliebte Lieder aus den Disney-Filmen live von einem Orchester gespielt werden mit der Gesangsunterstützung von, ich sage jetzt mal, prominenten Leuten, die schon in Disney-Musicals zum Beispiel mitgewirkt haben. Also wir haben es jetzt zweimal gesehen, mit einem Jahr Unterbrechung. Da ist halt zum Beispiel immer der Alexander Klavs irgendwie dabei, Tarzan gespielt hat. Mhm. Dann derjenige, der, frag mich bitte nicht nach Namen, du weißt, ich und Namensgedächtnis, derjenige, der praktisch damals, TM, in dieser Castingshow zu Tarzan als Tarzan gecastet wurde, also es war ja eine Castingshow im Fernsehen tatsächlich, der zuerst, als er den deutschen Tarzan gespielt hat, der war auch dabei, dann auch aus den Musicals, also auch nochmal aus Tarzan jemand, dann diejenige, die doch, es waren eigentlich vier Leute, die schon bei Tarzan mitgewirkt haben irgendwie. Ja. Also die zwei Tarzähne, dann eine Darstellerin, die Jane gespielt hat, und dann nochmal eine, die praktisch Jugendfreundin von Tarzan da, die Gorilla-Mädchen gespielt hat. Und die waren halt so als Gesangsacts dabei. Dann Annette Louisan hat drei Titel gesungen, und Ivy Quaino war auch dabei. Hat auch von Mulan. Illustre Gästezahl. Nicht von Mulan, Quatsch, von Pocahontas. Farbenspiel des Winds zum Beispiel. Also sind es auch eher die Disney-Filme, nicht auch Pixar zum Beispiel dabei. Nee, es hatten von Pixar hatten sie Toy Story, You've Got a Friend in Me. Genau. Und ich glaube, das war der einzige Pixar-Titel jetzt in dem Fall. Okay. Ja, das andere waren tatsächlich eher so die klassischen Disney-Filme, auch tatsächlich größtenteils noch die klassisch gezeichneten Animierten, gezeichnet Animierten. Dschungelbuch war jetzt diesmal gar nicht dabei. Was? Aber natürlich als großes erstes Finale König der Löwen, und das zweite Finale ist dann ganz klar natürlich, da lasse ich dich jetzt mal raten. Was könnte das zweite Finale? Ist keiner der klassischen? Okay, ich hätte jetzt auch gedacht, dass König der Löwen das gewesen wäre, das Finale. War das erste Finale, ja. Nicht klassisch, sondern eher ein animiertes, oder was? Hm. Aber dann von Disney animiert, nicht von Pixar. Ja. Boah. Ja, komm. Der Hit der letzten Jahre. Der Disney-Hit. Ralf reicht's. Völlig falsch. Fast. Frozen, nee, natürlich. Ich komme gerade nicht darauf. Nee. Die Schneekönigin, Frozen, ja. Ach ja, klar, die Kinder, die Mädchenkinder. Ja. Ja, nicht nur die, auch die Mütter. Die Mütter gehen ab, das ist unfassbar. Das jetzt ist echt jetzt, wie alt sind die Mütter? Sind die Mütter? Ja, das sind so die unsere Generation. Unsere Generation? Ja, klar. Die Blame halt it for the Mädels Man. Haben. Mann, so eine Scheiße. Die sind halt so, die kleinen Mädels haben, ne? Ja, aber dann haben ja die Kleinen, also wie alt sind denn die Mütter? Das ist doch... Ist so alt wie wir. Wie wir? Ja, unsere Generation. Das sind die Mütter. Okay, aber dann sind die Kinder, wie alt sind denn die... Ach ja gut, die Kinder, wenn die ja schon früher Kinder bekommen haben, dann kann ich es, glaube ich, verstehen. Ja, gut, unsere Generation ist ja auch dehnbar jetzt, wenn man jetzt auf uns beide guckt. Aber ja, so ungefähr. Ja, also das ist so, die gehen ab. Mit Zäpfchen. Das ist ja, für mich ist das die entsprechende, also ich mag das Lied auch, aber für mich ist das so ein bisschen, die gehen dann wahrscheinlich auch jetzt zu Helene Fischer ab. Sei mal ganz ehrlich, oder? Die würden auch zu Helene Fischer, der passt doch, passt doch genauso gut wie die Atemlos zusammen. Das ist ja furchtbar. Das Witzige ist ja, neulich sagte jemand zu mir, da hat die Helene Fischer nicht das Titellied gesungen von Frozen, und ich hätte, ich hätte gewettet, das nicht, aber was mir gestern wieder eingefallen ist, weil sie das auch gespielt haben, war Jana. Da hat sie gesungen. Ach, da war die dabei. Ja. Habe ich letztens gesehen, sehr schöner Film. Ja. Vajana. Und da ist ja natürlich auch so, das Titellied von Vajana ist ja auch so dieses Schmalzige so ein bisschen, so was so aus, also ohne das jetzt böse zu meinen. Ich mag das. Bei Disney hat das absolut seine Berechtigung. Da mag ich das ja auch. Also ich sage auch nichts dagegen, gehe auch nicht gegen die Frau, aber es ist, finde ich, so total solange typisch. Das passt so gut zusammen. Was? Solange die Frau nicht singt, ne? Ich darf mich jetzt nur noch diplomatisch zu Müttern und Vätern äußern. Das ist furchtbar, das fängt jetzt schon an. Ich habe auch noch was zum Disney-Monat hinzuzufügen. Ich habe nämlich seit langer Zeit mal wieder, weil es auf Sat.1 lief, das Dschungelbuch klassisch geguckt. Und das war sehr, sehr schön. Es war richtig toll. Habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Und es ist immer noch so toll wie früher. Ne? Es war ja nicht mein erster Disney-Film. Das war ja im Endeffekt König der Löwen. Da haben wir schon öfter drüber gesprochen. Aber es funktioniert immer noch genau, also gezeichnet. Es muss nicht animiert sein. Es muss nicht auch diese neue Realverfilmung sein, die es ja jetzt bald auch auf Netflix nochmal gibt und die es ja auch schon im Kino so erfolgreich gab. Das war total toll. Baloo fand alle sehr sympathisch. Und auch Shikan ist gar nicht so viel in dem Film drin, wie ich gedacht hätte. Der kommt ja nur 2-3 Mal vor und am Ende natürlich. Aber der kam mir gar nicht so präsent vor, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Also das war. Und K. Ich liebe K. Wenn die Mogli hypnotisiert und immer der Schwanz so gezogen wird, dass es total raus. Durcheinander geht. Das ist total toll. Ja. Das nochmal zwischendurch. Das zum Thema mein Disney. Ja, nee, kann ich nachvollziehen, aber so ging es mir gestern, die haben tatsächlich mal, das muss ich noch kurze Anekdote, Aufzeichnungsdatum ist übrigens, weil du sagst, wir wollen es ja erst am 23. Ja. Der 8. Dezember, also relativ früh noch im Dezember, aber Disney in Konzert war hier in Frankfurt am 7. Dezember und gestern haben sie... ein Stück aus meinem ersten Disney-Film gespielt, den ich so komplett gesehen habe, den ich auch als VHS geschenkt bekommen habe als Kind. Okay. Und der Basti erinnert sich ja noch, welcher das war. Na klar, aber sag's ruhig nochmal selber. Es war Bernhard und Bianca, die Mäusepolizei aus dem Jahre 1977. Und der moderiert das Ganze wieder von Jan Köppen. Übrigens. Ah, super. Der das Ganze so ein bisschen latent genervt drüber gebracht hat, aber echt? Ja, aber wie gesagt, nur latent. Also das heißt, es war so, ihr wisst doch ja eh schon alles und so nach dem Motto, weißt du, weil er hat dann immer nur so wirklich ein Stichwort fallen lassen und das Publikum wusste direkt Bescheid, dass das und das ist der Film. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wer, ob das in anderen Städten auch so ist. Er hat dann Frankfurt nochmal explizit gelobt, weil die immer ganz so ganz schnell Bescheid wissen und er kommt wohl selber auch aus Frankfurt, hat er jetzt verraten oder so. Also, echt? Ja. Echt, der Frank oder H? Keine Ahnung. Also jedenfalls müsste man mal bei Wikipedia nachgucken. Jedenfalls, auf was wollte ich jetzt? Achso, und dann ging es halt um Bernhard und Bianca und die Mäusepolizei und so ein paar Plätze neben uns. Einer: Bernhard und Bianca, yes! So volle Kanne, ich so, auch so direkt so, ja, du bist mein Held des Abends, das, weil genau so habe ich jetzt innerlich gerade reagiert. weil der hatte sich wohl auch sehr drauf gefreut, ja. Und genau, und da kommt dann bei mir natürlich gerade bei dem Lied, das ist das Lied, was das Mädel singt, was da ganz alleine auf dem Boot praktisch, also es ist ja von Madame mit Medusa? Nee, wie heißt sie denn da in dem Film? Jedenfalls von der Schurkin des Films wird die entführt quasi. Wer ist denn die Schurkin des Films? Ist das auch eine Ratte? Nein, das ist diese rothaarige Frau. Ich habe den Film nie gesehen, deswegen. Ach, du hast Bernhard und Bianca nie gesehen? Nee. Oh. Da bin ich jetzt, da kannst du meine Frau fragen, die hat ihn definitiv gesehen, aber ich bin da nie so gefixt gewesen. Dann muss man mir nochmal angucken, auf jeden Fall. Ja, solltest du auf jeden Fall mal nachholen. Okay. Der ist echt gut. Ich finde Fable der Mauswanderer lustiger. Den finde ich cool. Den fand ich auch cool. Ja. Aber ist halt kein Disney. Ja, für Bernhard und Bianca war ich einfach schon zu cool. Nee, Fable fand ich auch cool, aber war eigentlich so ungefähr dieselbe Zeit, das stimmt schon, als ich das so gesehen habe. Aber Bernhard und Bianca gab es dann auch noch einen zweiten Teil, im Känguruland. Und wusstest du zum Beispiel, dass die beiden Albatros-Brüder sind? Naja, gut. Wow, crazy. Ja, was denn? Will und Orwell. Ja, wollte ich gerade sagen, Will und Ori da. Orwell. Will. Benannt nach den Gebrüdern White. Jetzt kann ich kann gar nicht verstehen, warum Jan Köppen genervt war. Also die das Flugzeug mehr oder weniger erfunden oder entwickelt haben. Ist das nachher auch die Möwe, die auch bei hier... Nicht die Möwe, ein Albatros, das ist nochmal ein Unterschied. Die sehen dann natürlich ähnlich, ja. Der Albatros kommt doch auch nochmal bei Ariel vor, oder nicht? Na, das ist eine Möwe, bei Ariel ist es eine Möwe. Ja. Bei Ariel ist es eine Möwe, bei Bernhard und Bianca sind es zwei... Albatrosse. Ariel ist auch cool, aber auf eine andere Art. Mann, war die cool früher, als ich jung war. Gut, anderes Thema. Alter Vater. Jan Köppen ist übrigens aus Gießen, zur Info. Ah, du hast recherchiert, sehr gut. Also aus dem Frankfurter Großraum. Er ist ein Hesse, sagen wir mal so. Ja, ja, er ist ein Hesse. Ist schon okay. Ist ein guter Jung. Ja, ja, ich, das war's. Warten wir mal weg von dem Disney-Thema. Wir haben jetzt auch schon über eine Stunde hier. Also können wir jetzt auch mal. Der Steffen ist immer auf dem Tacho hier. Sanft wechseln, so langsam wieder. Mhm. Ja. Okay. Soll ich da jetzt nochmal. Achso, ja. Möchtest du, sonst. Dann könnte man sagen, Disney ist natürlich sehr große Kunst. Ja. Ja. Ich liebe meine Überleitungen. Das ist halt doch die gute alte Moderatorenschule. Ja, ich hätte gern so einen Supercut, wo wir immer sagen, wie toll wir unsere Überleitung finden und dass wir sie nie einfach so stehen lassen können. Das ist, finde ich, super. Mache ich ja auch dauernd. Bitte, du hast eine Aufgabe fürs nächste Mal. Richtig, Supercut aller Überleitungen. Ja. richtig, große Kunst. Ich übernehme das jetzt einfach mal direkt mal. Große Kunst, das ist schön. Ich gucke zurzeit oder ich habe zurzeit vor allem auf unserem promoteten Lieblings-Entertainment-Maschine. Möchtest du kurz weitererzählen? Da würde ich jetzt mal ganz kurz was wegbringen. Ja, bring ruhig was weg. So interessant ist mein Zeug auch nicht. Also wirklich. Erzähl was. Immer diese Pausen. Bis gleich. Da macht man einmal Tür und Tor offen, dass die Leute kacken gehen können. Ah, ich meine natürlich Lebkuchen wegbringen können. Jetzt habe ich mich versprochen. Und jetzt tanzt er. Ich glaube, das wird nachher in die Box gehen, glaube ich. Nein, nehme ich nicht auf Toilette mit. Danke. Und Mikro aus. Gut. Was kann ich euch dazu Großartiges erzählen? Ich möchte eigentlich nicht zu viel erzählen, weil ihr müsst ja wissen, meine Intention ist es, immer so ein bisschen den Steffen in bestimmte Sachen zu drängen, so wie er mich ja auch dazu bringen möchte, Bernhard und Bianca zu schauen. Ich weiß nicht, wie erfolgreich war, aber ich glaube, ich bin auch nicht minder erfolgreich mit Hereditary gewesen, weil da unterscheiden sich einfach die Geschmäcker von Herr Liebschner und mir einfach radikal. Ich gucke auch mal gerne ein bisschen was Härteres und der Herr Liebschner, der spielt halt gern mit Mickey Mouse. Ja, aber ich muss dazu sagen, an Weihnachten bin ich auch immer so ein kleines Sensibelchen und da gucke ich halt auch am liebsten immer die Weihnachtsfilme. Das heißt, am liebsten eigentlich Chevy Chase. Ich finde es total interessant, dass zum Beispiel meine Frau überhaupt gar nicht Chevy Chase mag. Die Filme in die Richtung, die finde ich einfach total großartig. Oder Mr. Bean mit Kopf in der Gans. Das sind so meine Favorites, die ich natürlich abseits davon. Entschuldigung, Leute, was ist der Weihnachtsfilm für euch aller Jahre, seitdem ich klein bin? Na klar, Stirb langsam 1, oder? Früher auf Sat 1, schön, 23 Uhr, man war vollgefressen. Ich habe noch mit 3 Flaschen Cola da abgehangen, damals noch mit Zucker, nicht diese Cola-Light-Plörre, die ich jetzt trinke. Ja, ich bin halt, es ist wie Methadon. Man muss einfach mal dann runterkommen vom was ist nochmal vom Methadon, der, also das Ersatzprodukt? Weiß ich gerade nicht so. Also, ich habe den Real Stuff einfach schon vergessen. Ne? Ich weiß auch gar nicht mehr, wie von Cola Light die richtige Variante heißt. Stirb langsam ist wirklich für mich eines so der Filme, an die ich am allermeisten an Weihnachten denke. Geil vom Fernseher, dann schon mehr in richtigen Teenie-Alter gehend. Alle lassen mich in Ruhe, ich kann schön im Bett aus Fernsehen gucken und yes. Das hat mir, also wenn McClane da den ganzen Turm erklimmt, ich weiß gar nicht, habt ihr da draußen, wenn ihr zuhört, schon die Version mit The Rock gesehen? Wenn ja, dann schreibt mal, wie ihr die findet. Die sehe ich jetzt zwischendurch immer auf Netflix oder Amazon Prime, eins von den beiden, glaube ich. Ich würde sie mir, glaube ich, sogar beantun, aber ich habe ein bisschen Angst, dass das Remake dann doch irgendwie mir zu blöd. Aber Remake ist ja gar nicht. Soll eigentlich ein eigenständiger Film sein, aber ganz ehrlich, ein Typ, der im Hochhaus hochklettert, um seine Familie zu retten. Fehlt ja eigentlich nur noch ein schwarzer Polizist, der einfach keinen Bock hat und gerne Donuts isst und auch noch bei aller unter einem Dach mitgespielt hat. Dann haben wir eigentlich wieder Stirb langsam. Außer, dass natürlich der Hauptdarsteller mittlerweile ein bisschen muskulöser ist. Ich glaube, im Vergleich ist The Rock muskulöser als Bruce Willis. Auch damals. Aber nur. Und ich sehe, der Steffen kommt gerade wieder zurück. Ich sehe seinen Aufdruck. Ah, der macht sich gerade noch, der bastelt jetzt gerade noch eine Wasserbombe. Was kann ich, ob das jetzt Sinn macht? Hallo? Hallo? Ich gerade ein Käffchen zwischendurch. Ach, ein Käffchen. Hast du eigentlich jetzt dein Sound mitgenommen auf die Toilette zum Hören nur? Nein. Ich dachte schon, das sah jetzt gerade so aus. Hab auch nicht so viel Interessantes erzählt. Ich habe gedacht, Ich habe gehört, dass du über The Rock abgelästert hast. Ja, nicht abgelästert. Ich habe gerade den Vergleich gezogen zwischen Stirb langsam 1 und diesem, ich weiß gerade nicht den Titel von diesem neuen Film mit The Rock, der ja auch in einem Hochhaus spielt, wo er auch seine Familie retten will, wo man ja sagt, das ist eigentlich Stirb langsam, aber ich habe gar keinen Bock mehr, den so anzugucken. Es ist wie bei Der dunkle Turm. Habe ich gelesen, aber ich habe keinen Bock, den Film zu gucken. Hm? Warst du jetzt noch gar nicht bei dem Thema? Nee, ich habe extra noch nicht das Thema angefangen, weil ich habe den Zuschauern erklärt, dass ich dich ja immer davon überzeugen möchte, was du als nächstes dir nicht antun möchtest, weil ich dich erkenne. Wir beide ignorieren hier unsere Vorschläge ja konsequent. Nein, das stimmt nicht. Apropos Aber, Zuschauer, weißt du, was wir jetzt mal machen kurz? Hallo, hier eine kleine Meldung aus dem Schnitt. Wir haben hier angefangen, ein Instagram-Live-Video zu machen. Das findet ihr auf die 13. Etage auf Instagram. Oder aber ihr wartet hier noch bis zum Schluss dieser Folge, denn dort habe ich noch einen Teil dieses lustigen Live-Videos für euch in Audioform vorbereitet. Da geht es vor allem um einen Lachanfall meinerseits. Viel Spaß, wenn ihr zu den Outtakes jetzt vorskippt. Tschüss! Jetzt machen wir aber mal regulär weiter. So, ich habe sogar noch was zum ich habe noch eine Anfügung nach meiner Pause. Nach meiner Pause hatte ich sogar noch was für dich. Ich wollte auch noch mal alle Leuten darauf hinweisen, jetzt schön noch mal Werbung, auch in dem Fall ein Comic. Holt euch bitte, wenn ihr erwachsen seid und auch damit klarkommt, Instagram, dass ihr auch mal Disney-Sachen lest, die LTB Premium Reihe. Ich finde alle, also ich habe persönlich natürlich Phantomias am liebsten, Darkwing Duck finde ich auch ganz toll. Mickey X muss jeder für sich selber wissen, das ist so ein bisschen Mystery. Da gibt es immer verschiedene Geschichten. Das ist natürlich jetzt mein Favorit, Mystery, also Mickey Mystery. Ist dein Favorit, ne? Ja, ist mein Favorit. Genau. Und Genau. Wer also so ein bisschen auf, ich finde, die Geschichten sind natürlich immer noch typisch taschenbuchmäßig, aber man hat schon das Gefühl, wenn man Phantomias zum Beispiel liest, eher erwachseneres Publikum trotzdem, weil es schon ein bisschen, also erwachsener vielleicht nicht, ich würde jetzt Kindern nicht unbedingt geben, aber man muss schon ein bisschen reifer dafür sein und die kann man sich auch noch gut holen und vor allem, wenn die Leute ja so Angst haben, dass sie so einen lustigen Rücken von den lustigen Taschenbüchern haben und sich dann denken, oh, ich bin dann doch vielleicht zu kindisch, die sind schön schwarz, ganz schwarz und man kann sie reinstellen und dann kommen deine betuchten Freunde und sagen sowas, du sag mal, ich habe gerade Goethe gelesen, ganz doll und dann sagst du, hier, diese schwarze Reihe, das ist der neue Brockhaus, keine Ahnung, was halt Leute so lesen, die intelligent sind, den Brockhaus. Ja, den Brockhaus. Vor allem. Den Brockhaus. Ich bin jetzt bei Z angekommen. Z wie Zebra. Jetzt kannst du wieder von vorne anfangen. Ja. Bei dir musst du erstmal unter Baby hier. Ne? Aber, sehr schön. So. Ich wollte aber eigentlich ein was Thema eigentlich anfangen. Was wolltest du denn dazu jetzt gerade noch kurz ergänzen? Ach ja, ich hatte dir ja schon mal in unserem Privatchat geteasert. Es gibt nächstes Jahr gibt es den nächsten Premium mit dem Thema Darkwing Duck und da wird das Crossover zwischen DuckTales und Darkwing Duck fortgesetzt. Da freue ich mich auch sehr drauf, ja. Beziehungsweise glaube ich auch zu Ende geführt, dann ist es rum und das sind halt so die letzten Ausgaben von Boom Studios, die veröffentlicht hatten. Genau. Was ist das, Boom Studio? Boom Studios. Achso, du hast so schnell gesagt, das ist Boom Studio, habe ich verstanden. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Nee, das hat, die Zeiten sind bei mir vorbei, ich bin verheiratet. ja. Wart mal ab, wenn du in Zukunft wart, noch. Wart mal ab. Das ist dann noch weniger, ne? Gut, ich komme jetzt zu meinem nächsten Thema einfach. Ich wollte dir nämlich was empfehlen und ich glaube, hier habe ich vielleicht mehr Chancen empfehlen als bei Hereditary. Ich habe keine Ahnung. Also, Steffen, ich frage dich jetzt einfach mal. Ich habe keine Ahnung, was ich dir empfehlen soll. Ich frage dich jetzt einfach mal, wie stehst du zu dem Thema Magie? Inwiefern jetzt? Also, Magie an sich. Ja, als Geschichte finde ich das immer ganz toll und als Erzählung und so weiter und so fort. Und auf der Bühne finde ich es dann eher so spannend, versuchen rauszufinden, wie das jetzt eventuell geht, was die uns da zeigen. Ich habe, ich rede hier von einem Begriff, den ich furchtbar finde, weil der Leute direkt so abschreckt, weil er so ein Scheiß ist. Ich nenne es jetzt mal Mentalmagie. Also das geht ja schon gut in Richtung Hypnose und sonst irgendetwas. Da gibt's viele Scharlatane, glaube ich, und viel Scheiß. Erinnere mich mal dran, dass ich da im Anschluss auch gleich noch eine Empfehlung habe, aber mach du erst mal. Okay, ja, sehr gerne. Und ich habe was auf Netflix als Empfehlung. Davon gibt's mehrere Sachen von ihm. Ich habe mir aber letztens etwas geholt, wo ich denke, damit könntest du zum Beispiel gut einsteigen, weil ich es super schön finde. Und zwar gibt es dort Darren Brown. Ich nenne ihn jetzt mal Mentalmagier. Ich weiß nicht, was er selber von sich sagt, aber er ist Mentalmagier. Und bei Netflix gibt es. Bitte? Bei Netflix gibt's. Bei Netflix, genau. Darren Brown, kannst, ich glaube, ich habe es richtig geschrieben in unserem Trello. Ich werde jetzt mal skizzieren, was in Darren Browns Great Art Robbery passiert. Ich versuche dich auch nicht zu spoilern, weil ich das gemein finde, weil ich würde mich freuen, wenn du es dir anschaust, beim nächsten Mal deine Meinung so ein bisschen durchgibst. Worum geht's? Darren Brown macht im Endeffekt verzwickte, vertrickte Sachen. In dem Fall bei diesem Great Art Robbery geht's gar nicht noch nicht mal so großartig um diese Mentalmagie-Sachen. Es geht darum, Leuten zu zeigen, was sie alles könnten. In dem Fall hat er sich einen Kunstgaleristen zur Seite genommen und dem gesagt, pass auf, in 4 Wochen klaue ich ein Bild von dir, ein richtig teures Bild, und zwar um 15 Uhr. Also sagt wirklich Uhrzeit. Er darf Kameras drauf haben, er darf einen Wachmann da stehen haben und der Typ, der Galerist, kann selber dabei zugucken. Und sie wert nur mal 1 Euro. Also ist so eine Symbolwette. Was macht Darren Brown darauf? Er rekrutiert à la Oceans. Oh, den habe ich gestern gesehen, den neuen. Müsste ich eigentlich auch drüber sprechen. Aber egal, halte ich mir im Hinterkopf. Er rekrutiert à la Oceans, eine Gang zusammen. Und jetzt kommt das Tolle, nicht von so typischen, weiß ich nicht, 30, 40, 20-Jährigen, sondern von 60 plus, also von Rentnern, Senioren. Okay. Er beginnt diese ganze, ich nenne es jetzt mal Dokumentation, es ist natürlich echt keine Dokumentation, beginnt ja auch mit dem Hinweis zu sagen, man sollte über alte Leute nicht immer denken, dass sie nicht so fit sein und dass sie nicht alles können. Sie können viel mehr. Und was sie für Fähigkeiten jetzt lernen in dieser Dokumentation ist fantastisch bescheuert. 2 der Opas, die mitmachen, das ist eine Vierergruppe, lernen, wie man Leuten Pommes klaut, während man sie ablenkt. Also diese typischen Taschenspielertricks. Einer der anderen Opas lernt auch, wie man jemanden versucht, eine Uhr zu klauen. Das sind alles wichtige Fähigkeiten und er trainiert sie sozusagen 6 bis 4 Wochen dahin, damit sie dieses Bild klauen können. Dazu macht er im Endeffekt im Ocean-Style wirklich so, er sagt, das kann ich jetzt schon mal sagen, er wird einen Trick machen, mit dem er sozusagen das Bild so klauen kann, dass eine Illusion entsteht, dass das Bild die ganze Zeit dort hängt. Und das ist so fantastisch gemacht und bei ihm ist es immer so, es gibt immer noch so den Kniff. Man denkt jetzt gerade so, ach, jetzt hat er es verkackt und dann gehörte das alles mit zum Plan, so wie es bei den Oceans-Filmen so ein bisschen ist. Und wie dieser Darren Brown mit den alten Leuten da umgeht und dass er sozusagen auch immer zum Schluss so eine gewisse Moral hat, so einen gewissen Anspruch, irgendwas rüberzubringen, finde ich toll. Also in diesem Ding zum Beispiel jetzt hier mit dieser Great Art Robbery, da will er halt zeigen, dass alte Menschen auch immer nicht, dass du nicht ab 60 einfach in die Restmülltonne kommst, sondern dass du immer noch was machen kannst. Und das zweite, was ich gesehen habe, das ist jetzt nur kurz an Teaser, ist ein Ticken härter, deswegen weiß ich nicht, ob es dich dann wieder so interessiert, aber das hier finde ich jetzt gut als Einstieg, ist, das nennt sich Apokalypse End 4, also das heißt, der Teil heißt Apokalypse und er gaukelt einem Menschen, der sehr verantwortungslos ist, der alles für gegeben hält, der sich immer noch mit 30 bei seinen Eltern aufhält, 22, Entschuldigung, 30 ist falsch, gaukelt er vor, dass die Menschheit durch einen Meteoriteneinschlag von einer Zombie-Apokalypse überwältigt worden ist. Da nutzt er dann schon diese Hypnosensachen und sowas. Und durch diese 2-tägige Erfahrung, die er sozusagen, wo er für andere Leute über Verantwortung übernehmen muss, weil er wird der Anführer von sozusagen Leuten, die versuchen wollen, von diesen Zombies zu flüchten, lernt er auch für sich selber, dass er mehr in sich drin hat, als nur vor der Glotze zu sitzen und sein Leben zu vertun. Super. Also kann man gut nebenher weggucken, ist aber für dich als wichtig, falls es dich nervt, es ist Englisch mit deutschen Untertiteln, es trotzdem sehr gut gucken. Ich weiß jetzt nicht, dein Englisch war jetzt, hast du mal gesagt, so ein bisschen, deswegen musst du vielleicht ein bisschen bewusster drauf gucken. Ich kann es so nebenher laufen lassen. Es war, ich kann es nur empfehlen, guck's dir an. Du musst das nicht glauben, was da passiert. Das tue ich übrigens auch nicht, ne? Also ich denke mir immer so, aber er bereitet halt gut auf, ne? Es ist ja so, wenn man mir wahrscheinlich Homöopathie in einem coolen Actionkracher verkaufen kann, dann würde ich trotzdem nicht an Homöopathie glauben, aber ich fände den Film geil. Weißt du, das ist so, was ich jetzt gerade damit sagen will. Und guck's dir auf jeden Fall mal an. Großer Zeitvertreib. Es gibt da 4, 5 Sachen von ihm auf Netflix und auch Shows von ihm, die sind sehr interessant. Ich habe das gerade schon gesehen. Also das eine, was du jetzt gesagt hast, das habe ich mir jetzt schon reingelegt in die Merkliste. Und das andere klingt natürlich auch sehr interessant. Also das gucke ich mir auf jeden Fall an. Ja. Das klingt sehr gut. Was so ein bisschen in diese Kerbe schlägt, ist so meine kleine Empfehlung. Und zwar sagt dir das Magier-Illusionisten-Duo Penn und Teller was? Ja, habe ich von schon gehört. Nicht geguckt, aber ich gibt's auf Netflix, ne? Gibt's auch auf Netflix. Penn and Teller Fool Us ist im Grunde eine Castingshow für Magier, wenn man es so will. Ja. Nicht ganz so also so ein bisschen zu vergleichen mit The Next Uri Geller, aber nicht ganz so in die Richtung. Also die beiden halten ja auch nicht hinterm Berg damit, dass das Ganze alles Illusionen sind. Und genau das wollen sie halt auch transportieren. Die wollen halt sagen, hier, wir wollen euch zwar Illusionen zeigen, aber wir verkaufen es jetzt nicht als Magie, sondern wir erklären immer noch ein bisschen was dazu, wie das Ganze funktioniert. Und während wir das erklären, gibt es halt schon den nächsten Trick im Grunde, der euch dann schon wieder ratlos zurücklässt. Ja? Und die beiden setzen das Ganze auch immer so ein bisschen noch in den... in Slasher-Setting zum Teil, also wenn es da die zersägte Jungfrau gibt, dann wird die halt tatsächlich zersägt, ja, dann fliegen da Gedärme raus und so weiter und so fort. So, und natürlich haben die beiden bei dieser Show auch immer selber einen Trick auf Lager, also die zeigen dann auch immer selbst nochmal ein Kunststück am Ende der Sendung, aber zuvor kommen halt immer andere Magier zum Zuge, oder Illusionisten oder Illusionistinnen auch recht viele dabei. Die im Grunde, in der ersten Staffel geht es darum, die beiden, da spielt das Ganze in London, also da haben sie sich praktisch in London ein Theater gesucht und da geht es im Grunde darum, einen Platz zu ergattern in ihrer Show als Voract sozusagen. Also dann dürfen die Gewinner, die es wirklich schaffen, die beiden zu täuschen, sodass sie nicht hundertprozentig auf den Trick kommen, dann können die praktisch in deren Show als Voract auftreten, als Support-Act. Ja? Und in der zweiten Staffel findet das Ganze dann in Las Vegas schon statt, in deren Theater. Und da geht es aber auch darum, also da gibt es zum einen die Show jetzt von den beiden, Penn und Teller Fool Us, und da treten dann verschiedene Magier auf und dann geht es darum, praktisch einen Platz in der eigentlichen Show der beiden. Die haben ja da ein festes Engagement schon seit Jahrzehnten, dann praktisch da in dieser Show einen Platz zu bekommen als Support Act. Ja. Das ist sehr gut gemacht. Sind auch jede Menge Illusionisten und Magier dabei, die praktisch auch Vorbilder von den beiden schon sind. Also irgendwie, das ist ganz gut zu beobachten, wenn die beiden dann jemanden erkennen, plötzlich so, den kenne ich, das ist ja, der macht das auch schon seit Jahrzehnten und sowas, ja, und dann sind sie dann doch selbst oft überrascht, obwohl sie dann den Trick natürlich kennen, weil wenn das ein Vorbild von den beiden ist, kennen die das dann einfach schon. Ja, ne? Klar. Naja. Sehr schön, habe ich auch schon öfters mal auf Netflix empfohlen gesehen. Meine Lieblingsserie von früher war natürlich, ich bin damit mit der maskierte Magier aufgewachsen, der alles sozusagen erklärt hat. Kennst du auch noch? Ja. Das ist fantastisch. Also ist es nicht auch so gewesen, das war eine englische Serie, die deutsch synchronisiert worden ist? Ich habe irgendwie das Gefühl, als wäre Ulla Kock am Brink bei den Folgen mit dabei gewesen, aber das stimmt, glaube ich, gar nicht, oder? Das kann schon sein, dass sie ja irgendwie dann auch so, wir hatten eine deutsche Moderatorin mit reingeschnitten dann irgendwie. Da war es Barbara Ehrlichmann, glaube ich. Echt? Stimmt. Also irgendjemand von den RTL-Damen war es auf jeden Fall. von den großen Bekannten. Ja, ich glaube, die haben die immer noch so ein bisschen als Moderatorenpost mit rein, aber man hat dann halt die Sequenzen vom maskierten Magier natürlich selbst dann reingeschnitten. Ja, man findet gerade nicht so viel. Barbara Ehrlichmann. Ja, Barbara Ehrlichmann. Siehst du, hat mal beide. Ja. Wen hatte ich gesagt? Val Valentino heißt der Mensch, der das damals gemacht hat. Interessant. Ist das mittlerweile bekannt? Und er lebt sogar noch. Weil der Druck, das war ja damals immer so, er muss sich markieren, weil ihn sonst die Magiergilde praktisch oder ausschließen würde oder umbringen oder was wieder zur Folge 23 passt. Ne? Naja, gut. Sonst wären die Ehrlich Brothers heute noch sauer mit ihren geilen Tricks. Da würden die mal ehrlich mit dem ins Gericht gehen. Oh mein Gott. das wäre meine Empfehlung gewesen. Um mal wieder auf unseren promoteten Sender Netflix, aber es gibt auch andere, mal vorbeizuschauen. Schleichwerbung Ende. Ja. So. Was haben wir denn noch an Themen? Haben wir noch Themen? Hast du noch was Schönes von dir? Ich glaube, du warst selber in einem Film, Steffen. Ich war noch in einem Film, das kann ich noch erzählen, ja. Ich war in Bohemian Rhapsody. Bicycle. Zum Beispiel. Ich glaube, der kommt aber gar nicht drin vor. Bist du Queen-Fan? Ja. Okay. Das war schon die Frage. Aber vielleicht willst du dazu irgendwas erzählen, aber du hast keinen Queen-Song in unserer Folge, glaube ich, drin, ne? In unseren Musikfolgen. Nee, noch wenn ich mich richtig erinnere. Ne, genau, okay. Hm? Ja. Was möchte ich dazu erzählen? Ja, der Film ist toll. Also, ja, was soll ich da jetzt? Also, kann ich vorweg? Nein, das kann ich vorwegnehmen. Der Film ist toll. Okay, gut. Was soll ich dazu sagen? Er ist toll. Fertig. Fertig. Geht rein. Nein. Weiter. Also, es handelt ja, der Film handelt ja praktisch von dem Leben Freddie Mercurys bis 1985 im Grunde, bis zum, also das, die Szene, mit dem der Film anfängt, mit dem Ende da auch, und zwar mit dem Live Aid Auftritt 1985 in der Wembley Arena. Und genau, das ist der Einstieg. Dann geht es so rückblickmäßig natürlich vom Start von Queen, wie sie dann zusammengesetzt waren, also wie sie vorher einen anderen Sänger hatten und Freddie Mercury praktisch dazugekommen ist, bis natürlich in die Zeit der Mitte der 80er Jahre dann halt, wie hat sich das ganze Band miteinander entwickelt. Und natürlich gibt es da Höhen und Tiefs, aber das weiß man im Grunde auch vorher. Und das ist aber natürlich sehr gut aufbereitet hier in dem Film. Ob das jetzt alles natürlich 1:1 so war, das kann man immer bezweifeln. Muss man auch. Es ist ein Film. Ja? Es ist keine Dokumentation. Ja. Und natürlich wird da im Sinne des Künstlerischen hier und da was dazugeschrieben worden sein und oder weggelassen oder wie auch immer. Jedenfalls trifft es, wenn man so einen groben Überblick haben will, wie so die Bandgeschichte bis dahin sich abgespielt hat, und das war ja dann im Grunde mehr oder weniger auch so der Höhepunkt, ja? Bis dahin kann man das so gut verfolgen, wie sich die Band so entwickelt hat. Mhm. Jetzt bist du so ein großer Queen-Fan, dass du das gemerkt hast, was nicht richtig war? Also kennst du dich mit der Biografie aus? Nee, so weit drin bin ich da nicht. Also da bin ich ein relativ, sag ich jetzt mal, oberflächlicher Fan. Also ich kann das Ganze jetzt erstmal für bare Münze nehmen, was man mir da erzählt hat, ja, ohne weiteres zu hinterfragen. Aber wie gesagt, ich weiß natürlich auch von anderen Rezensionisten oder von anderen, die den Film gesehen haben und sich da deutlich mehr auskennen, dass da sicherlich das ein oder andere aufgrund künstlerischer Freiheiten dann geändert wurde oder geringfügig angepasst wurde. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, bleibe ich dabei, dass man da sicherlich einen relativ guten Überblick über die Bandgeschichte so bekommt. Ja? Mhm. Ja. Aber der Film heißt ja jetzt Queen. Du hast gerade gesagt, der dreht sich vor allem um Freddie Mercury, aber es geht wirklich mehr um Freddie, oder was? Also der Film heißt erstmal nicht Queen, sondern Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, Entschuldigung. Ah, sorry, ja. Und heißt somit auch wie mein Lieblingsstück von Queen. Ja, jetzt habe ich schon wieder einen kleinen Teaser gebracht. Auf die nächste Musikepisode, die wir irgendwann mal haben. Das kam drin vor? Echt? Auf die nächste. Mensch, was da wohl kommen könnte. Ich bin echt gespannt. Ja, die kommt auch bald, Herr Liebschner, hoffe ich. Irgendwann demnächst in Ihrem Kino. Nein. Genau, also der Titel des Films ist zeitgleich der Titel des meines Lieblingslied von Queen. Und genau, weil es eben so viele Facetten drin hat. Aber dazu kommen wir dann in der Episode ja nochmal. Der Film. Gibt's eine Szene, wo du sagst, die hat dich am ehesten. Wollte ich sagen? Entschuldigung. Ja. Der Titeldarsteller, der den Freddie Mercury spielt, natürlich handelt es zu einem beachtlichen Großteil von Freddie Mercury. Achso, ich habe gerade gedacht, du googelst nach dem Namen des Schauspielers, das klang jetzt gerade wirklich so lang gezogen. Der Name ist natürlich klick, klick, klick, klick, klick, such, such, klick, klick. Ja, das muss ich auch tatsächlich nachgucken, weil ich mir Namen komischerweise nicht merken kann. Ja, da sind wir beiden genau die richtigen Helden, muss man sagen. Wir sind richtig gute Nerds. Ja, komischerweise. Aber erzähl ruhig weiter. Ja, also der Hauptdarsteller. Das okay, Namen jetzt merkt man auf jeden Fall, dass du googelst. Jetzt google ich. Hauptdarsteller, ich tippe es auch gleichzeitig. Ja, Rami Malek, genau, der ist es. Der spielt den Freddie Mercury. Der passt äußerlich verhältnismäßig gut. Natürlich muss man ein paar Einschränkungen machen. Er wirkt an einigen Stellen etwas zu hager, also zu schmächtig für Freddie Mercury. Der, wenn man das so im direkten Vergleich dann eben gerade besagtes Konzert kann man sich oder besagten Konzert Block aus dem Live Aid Konzert. So ungefähr 20 bis 25 Minuten war das, glaube ich, dieser Live Aid Block von Queen. Den hat eins zu eins. Das ist der Typ von Mr. Robot, ne? Das ist der Mr. Robot darstellt. Genau, der ist dadurch bekannt geworden, ja. Ja, ja, ja. Mhm. Wobei ich Mr. Robot noch nicht gesehen habe. Das müsste erste Staffel war ganz gut. Würde ich mir jetzt direkt mal wahrscheinlich angucken. Aber gerade wenn man so dieses Konzert oder diesen Konzertblock halt von Queen, den hat man halt tatsächlich im Film eins zu eins so drin. Ja, also den hat man komplett nachgespielt für den Film. Und der ist auch komplett im Film so drin. Und wenn man das dann mal, das kann man direkt vergleichen auch, gibt es auf YouTube Vergleichsvideos oder man kann sich ja auch beides nacheinander nochmal angucken. Da merkt man das schon, dass das Äußerliche ziemlich gut getroffen ist. Wie gesagt, er ist ein bisschen schmächtiger und er ist von der Größe her nicht ganz passend. Er ist ein bisschen kleiner, aber oder um einiges kleiner, aber zumindest Gefühl. Aber ansonsten trifft er das sehr gut und ja, also macht Spaß, dem Ganzen zuzugucken. Überhaupt ist das Casting sehr gelungen. Also auch Brian May. Natürlich, Brian May wird da auch drauf geachtet haben. Er war im Produktionsprozess wohl beteiligt. Sein Double, sage ich jetzt mal, sein Film-Double ist, man glaubt wirklich Brian May steht da. Also es ist echt unglaublich gut besetzt. Und auch bei den übrigen passt das alles sehr, sehr gut. Das war bei mir. Bei den übrigen passt es auch sehr, sehr gut. Und von daher dicke Empfehlung für den Film. Auch Leute, die jetzt mit Queens Musik eventuell nicht ganz so viel anfangen können oder da nur tangiertes Interesse daran haben, kann ich mal empfehlen, sich den Film anzugucken, weil das macht dann Spaß. Was ist so... Warum ist dieser Live-Aid-Auftritt eigentlich so gehypt? Was ist so toll an dem? Also ich kenne mich irgendwie nicht so gut aus. Ich vermute halt wirklich, dass man da so einen der Höhepunkte der Karriere der Band dann nochmal praktisch so als Ziel setzen wollte. Mhm. Man wollte halt vielleicht jetzt nicht ganz so mit dem Downer rausgehen, dass man sagt, wir zeigen jetzt nochmal, wie er dann tatsächlich die letzten Monate verbracht hat an seiner Krankheit und so weiter und so fort, sondern man wollte einen gewissen Höhepunkt zeigen der Karriere und das ist mit diesem Konzert, glaube ich, ganz gut ausgewählt und deswegen völlig akzeptabel. Wie oft in solchen Biografieverfilmungen hat man dann halt zum Schluss noch dabei stehen, dass er dann halt an AIDS gestorben ist im Grunde oder an den Folgen von AIDS und genau, deswegen, das reicht dann auch als Textinformation. Ich meine, das weiß man, wenn man den Film sieht, ja, ja. Wahrscheinlich dann sowieso, soweit hat man sich dann mit dem Menschen schon beschäftigt auch und von daher, da muss man jetzt nicht so mit der Holzhammer-Methode dann da nochmal drauf hinweisen. Nee, klar. Es spielt natürlich im Film auch eine Rolle. Ja. Es wird auch erzählt, dass er das hat und wie er die Diagnose bekommt und wie er das seinen Bandmitgliedern erzählt, das spielt alles eine Rolle, aber man wollte es wohl dann einfach mit einem Höhepunkt nochmal aufhören lassen. Und wie gesagt, dieser Höhepunkt ist im Grunde auch schon der Einstieg zum Film und damit hört der Film auch wieder auf und von daher alles passend. Ja, also rundum gut und ich werde mir jetzt am nächsten Dienstag, also am kommenden Dienstag auch nochmal angucken. Genau, also ich werde mir dann nochmal, in Deutsch habe ich jetzt schon mal gesehen und dann nochmal in UV angucken und von daher, ja. Ich gehe auch einfach davon aus, dass der Film Licht- und Schattenseiten bei der ganzen Sache auch oft genug dargestellt hat. Oder ist es eher so, dass es ja, ja, eher auch positiv ist? Ja, auf jeden Fall, ja, ja, klar. Okay. Also die Zerwürfnisse mit der Band, die es ja auch gab zwischendurch aus verschiedenen Gründen, die sind da auf jeden Fall mit dargestellt und da wird auch nichts verschönt und so weiter und so fort. Also das ist schon alles Bestandteil. Ich weiß jetzt nicht genau, natürlich, und da müsste dann halt jetzt mal wirklich jemand das nochmal beurteilen, der halt sich mit der Geschichte von Queen noch besser auskennt, weil die restlichen Mitglieder von Queen, also die noch lebenden Mitglieder von Queen, werden hier natürlich nicht so stark beleuchtet, auch nicht, wie sie jetzt so, ob sie sich dann immer korrekt verhalten haben oder so, das fällt so ein bisschen hinten runter. Also irgendwie ist es dann doch immer so, dass der einzige Kritikpunkt, den ich dem Ganzen vielleicht geben würde, ein bisschen zu sehr Freddie Mercury und Queen, ja, also so diese beiden Gewichte, die man dann da drin hat. Genau, das ist so das Einzige. Da hätte man vielleicht auch nochmal auf die einzelnen anderen Bandmitglieder nochmal ein bisschen mehr eingehen können. Okay. Ob die sich dann immer so hundertprozentig sauber verhalten haben oder nicht, kann ich jetzt, wie gesagt, also aufgrund des Films nicht sagen. Und wie gesagt, anders bin ich auch nicht weit genug drin, als dass ich das irgendwie beurteilen könnte. Und von daher, ja. Ja. Okay. Ja, das klingt aber echt interessant. Also wie gesagt, ich kenne auch nur die üblichen verdächtigen Lieder von denen. Ich hatte nur gerade noch gesehen, dass der Mike Myers, ne, der Austin Powers Darsteller, auch mitspielt. Ist das der Manager, habe ich gehört, glaube ich, in dem von Queen? Einer der Manager von Übersee, also einer der großen Plattenbosse. Und da gibt es auch eine wunderbare Szene drin, die möchte ich jetzt aber an der Stelle eigentlich gar nicht verraten, weil die sollte man entdecken und es ist eine wunderschöne Anspielung. Also ja, guckt euch einfach an. Okay, super. Ja. Ich habe auch nur noch eine Sache, weil wir jetzt ja viel um Serien und Filme so ein bisschen gedreht haben, würde ich gerne noch mit einem Spiel enden, damit ich auch noch mal was Besinnliches zum Schluss habe. Na gut, es ist ein Spiel, was für Kontroversen gesorgt hat, die ich jetzt auch nicht noch mal ganz neu alle aufbringen will. Ich habe für mich im Steam Winter Sale, ich weiß nicht, wie das immer so heißt, habe ich für mich No Man's Sky entdeckt. No Man's Sky, das war am Anfang, als es rausgekommen, glaube ich, das Problem, glaube ich, der Manager davon gesagt hat, es soll ein Multiplayer drin sein, es gibt aber keinen Multiplayer, ich glaube, das war das Ding. Ich bin da jetzt auch nicht mehr ganz so fachdrin. Ist mir ehrlich gesagt egal, weil ich bin gar nicht so der Multiplayer-Zocker. Ich bin eher so der, einsam vor mich hin daddler, auch bei, naja, ich habe gerne Tomb Raider oder sowas gespielt. Also bei Multiplayer, da muss schon ein entsprechendes Spiel da sein. Ich spiele zum Beispiel Hearthstone auf dem Handy, das ist jetzt Multiplayer, weil du einfach Karten gegen andere spielst, das ist okay. Aber No Man's Sky ist halt relativ für mich so ein bisschen wie Meditation. Warum? Im Endeffekt ist No Man's Sky wahrscheinlich irgendwann ziemlich repetitiv, aber zu Anfang hast du dieses Gefühl, du fliegst mit einem Raumschiff. Also ich habe auch noch nie Raumschiffspiele gespielt. Bin ich auch nicht der Typ für. Das ist das erste Raumschiffspiel, was ich sozusagen spiele. Du fliegst mit deinem Raumschiff durch das Universum und landest irgendwann Schiffbruch, wie Quack der Bruchpilot. Du landest also auf irgendeinem Planeten, wachst dort sozusagen mit der abgestürzten Maschine auf, musst diese wieder reparieren, siehst aber auch neben dir so eine Apparatur, in der ganz komische Botschaften drinstehen, die dich aber auch darauf hinweisen, dass da irgendwas nicht stimmt und man muss im Endeffekt zum Herzen des Universums fliegen. Jetzt muss man sagen, das Herzen des Universums ist, glaube ich, in dem Spiel, ich habe nicht die richtigen, korrekten Meta-Angaben im Kopf, entweder 60.000 oder 600.000 Lichtjahre entfernt. Wenn man sich überlegt, dass man mit dem Warp-Antrieb, der sein eigenes Raumschiff hat, immer zur nächsten Galaxie fliegen kann und das vielleicht höchstens mal 100 bis 200 Lichtjahre sind, muss man wahrscheinlich sehr viele Galaxien besuchen. Und im Endeffekt ist dieses Spiel nichts anderes als, du sammelst Ressourcen, baust damit das Raumschiff wieder auf, sammelst vielleicht Ressourcen, um dich noch zu verbessern, fliegst auf den nächsten Planeten, machst dort wieder etwas und du hast natürlich auch so eine Quest. Also natürlich gibt es eine Quest, es gibt jemanden, den du kennenlernen wirst, der heißt Artemis und der erzählt von ganz komischen Vorgängen in diesem Universum und du könntest dich daran halten, du könntest auch einfach, das ganze Ding ist ein riesengroßer Sandkasten, denn so wie im Sandkasten, das ist immer wieder neu. Das heißt, jeder, der spielt, hat ein neues, das nennt sich prozedural, immer wieder neu entdeckte Umgebung. Und das ist aber auch andererseits natürlich das Problem, wenn du weißt, dass es prozedural gibt, es irgendwelche Versatzstücke, die immer wieder neu auftauchen. Und ich habe jetzt schon beim Spielen gemerkt, okay, diese Raumstation, die taucht in ähnlicher Form immer wieder auf. Das wird immer wieder passieren, dass die da sind. Deswegen sage ich jetzt schon, Das Problem könnte sein, dass du nach einer gewissen Stundenzahl es dir langweilig wird, weil im Vergleich dazu hast du zum Beispiel, ich habe auch zwischendurch jetzt meine Monaten angefangen, für 2-3 Monate World of Warcraft zu spielen. Mhm. Viele Leute sagen, ja, hat ja Suchtpotenzial. Funktioniert bei mir eigentlich nicht so richtig. Ich habe es mir geholt wegen diesem neuen Add-on-Gedöns, hab's gespielt, bis, glaube ich, zur Hälfte dieser ganzen Stufen. Aber im Endeffekt funktioniert World of Warcraft nur so, hau die 10 Sachen kaputt, sammel die ein, bring die deinem Auftraggeber. Sammel die 5 Sachen ein, hau sie kaputt, bring sie deinem Auftraggeber. Hat irgendwann, es sah gut aus, muss ich einfach sagen. Es hat Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Aber es ist irgendwann, wenn du selber merkst, es ist wie was ich schon mal bei Superhelden-Comics gesagt habe, wenn du irgendwann merkst, dass es immer wieder dasselbe ist und es dir zu unkreativ wird, dieses zu kaschieren, ne, dass immer Böse gegen Gut da ist, dann wird es dir immer langweilig und da gab es ja eine Zeit, wo ich hier keine gelesen habe und so ist es auch bei Spielen bei mir. Wenn ich merke, es ist nur diese Mechanik, die immer wieder da ist, dann macht es mir nicht mehr so viel Spaß. Ich habe gestern sehr lange gespielt und habe das erste Mal gemerkt, oh, jetzt schon wieder diese Aufgaben erfüllen. Ich kann es noch nicht sagen, aber so der Anfang, dieses Gefühl, du fliegst mit einem Raumschiff von Planet zu Planet, du bist in einem unendlich großen Universum, dein Ziel ist unendlich weit weg, wie in der dunkle Turm, in dieser Fantasiereihe, wo auch der Turm so weit weg ist, noch so viele Seiten zu lesen, ist vom Ziel her richtig spannend und das macht es so meditativ. Vielleicht wird die Kraft, warum das so meditativ ist, daraus gezogen, weil es sich vielleicht immer wieder ähnlich wiederholt mit netten Landschaften und sowas. Und dadurch macht es einen was ruhiger. Und mich macht es auch eher so, ich muss noch nicht mal Musik dazu hören. Normalerweise gucke ich mir irgendwas an, wenn ich spiele oder höre Musik. Da ist einfach nur so ein netter Soundtrack drunter. Mir macht Spaß, bis jetzt. Ich weiß nicht, wie es in ein paar Wochen aussehen könnte. Also da nur meine Empfehlung, wenn es im Sale ist. Ich weiß nicht, ob ich das im vollen Preis kaufen würde, das dazu gesagt. Also mein Problem war, ich habe es tatsächlich auch schon mal angespielt und mein Problem war genau das, dass ich dann halt relativ schnell den Eindruck hatte, dass es mir zu langweilig wird irgendwie. Mhm. Also du bist dann nur am Ressourcen sammeln irgendwie und tralala und dann springst du wieder auf den nächsten Planeten eventuell und irgendwie hat es mich nicht so richtig gepackt. Ich hatte mir so durch den Hype, der irgendwie so davor in beide Richtungen ging, auch so ein bisschen mehr davon erhofft. War jetzt nicht so ganz meins, also von daher. Also ich will es noch ein bisschen weiterspielen, dann kann ich dir erzählen, ob es vielleicht durch die Story noch ein bisschen was gibt, weil wenn man eine Stelle direkt am Anfang verpasst, dann kriegt man die Story gar nicht mit. Das finde ich so lustig. Du gehst einfach wie einen Schritt falsch und dann kriegst du gar nichts mehr mit. Hm. Aber ich bin jetzt in der Story ein bisschen vorangeschritten. Vielleicht wird's ja noch mal was anders. Hm. Und wenn ich jetzt dann noch irgendwie 10 Galaxien durchfliege und das immer so bleibt, dann weiß ich nicht, ob mich das noch so lange hält. Hm. Ist halt einfach so. Gut, man kann natürlich, da komme ich noch mal kurz zu was, man kann natürlich so blind durchs Weltall fliegen oder man kann man kann sich durch den Wilden Westen bewegen. Mhm. Das mache ich gerade so häufig, wie es geht. weil natürlich nach langem Warten endlich der zweite Teil von Red Dead Redemption auf dem Markt erschienen ist. Yes. Und das ist ein Spiel natürlich, nachdem ich den ersten Teil schon gespielt habe. Fantastisch, fantastischer erster Teil. Der so ein gewisses Suchtpotenzial hat. Ja. Und auch das Storytelling bei Red Dead Redemption relativ gut ist. Also du hast halt auch wirklich eine Geschichte dahinter. Ne? So eine Hauptgeschichte, die du dann von Charakter zu Charakter, die du dann praktisch im Spiel treffen kannst oder immer wieder treffen kannst, hast. Da hast du so die Grundgeschichte, die sich so immer weiter vorantreibt. Du hast natürlich aber auch die Möglichkeit, jede Menge Nebenmissionen zu starten. Und dadurch dann nochmal so kleinere Nebengeschichten natürlich auch entdecken kannst. Und das macht einfach Spaß. Also ich kann es nicht anders sagen. Also das hat mir beim ersten Teil schon sehr gut gefallen. Und das haben sie jetzt hier nochmal on top gebracht. Also das ist echt launig. Also du spielst wiederum einen weiteren Charakter aus, der schon im ersten Teil natürlich da nur nebenher stattfindenden von Dutch von Linde Gang. Mhm. Und der zweite Teil ist ja eigentlich keine Fortsetzung, sondern ein Prequel des Ganzen. Mhm. Du triffst also auf den John Marston, den du aus dem ersten Teil kennst, auch. Allerdings ist er hier eine Nebenfigur, zumindest in der Hauptstory. Und du spielst einen ganz anderen Charakter aus der Reihe. Arthur, nee, wie heißt der? Namen und egal, weiter. Genau. Du spielst einen ganz anderen Charakter aus der Dutch von Linde Gang und es geht im Grunde auch um das Wirken dieser Gang. Also du bist halt mitten in dieser Gang drin, die praktisch sich ständig wieder neue Verstecke suchen muss, neue Lager aufschlägt und ja, aus diesen Gangbewegungen heraus natürlich sich auch selbst finanzieren muss irgendwie und dabei die verschiedensten Jobs annimmt. Und das im Grunde, das ist natürlich so dieses alte Rockstar-Setting im Grunde, dass man jede Menge Jobs irgendwie erledigen muss. Das kennt man aus den Grand Theft Auto-Teilen auch schon. Ja. Und das Ganze jetzt aber hier zum zweiten Mal oder eigentlich zum dritten Mal in die Welt des Wilden Westens versetzt. Mhm. Und ja, und so funktioniert das Ganze auch. Du kannst ja so mehr oder weniger legale Sachen dabei erleben. Also ich bin jetzt zum Beispiel gerade, bin noch lange nicht durch mit dem Spiel. Bin, wie gesagt, dadurch, dass ich ja eher ein Casual-Gamer bin, der dann ab und an sich mal davor sitzt, so ganze Nächte durchspielen mache ich eigentlich nicht, aber bei dem Spiel könnte ich mir das fast schon vorstellen, weil wenn man da einmal drinsteckt und dann die Story einfach voranbringen will, dann merkt man, oh, da sind noch ein paar Stunden ins Land gegangen jetzt. Mhm. Also so Zocker-Sessions bis um Nacht um drei kann das schon mal passieren. Okay. Aber bin jetzt gerade in einem Gebiet drin oder in einem Lager, da bist du innerhalb oder in der Nähe von einem kleinen Ort und du hast eine Vereinbarung getroffen mit dem Sheriff des Orts, also du bist praktisch Teil seines Deputy-Teams plötzlich und das heißt, du darfst in dem Ort natürlich auch jetzt erstmal prinzipiell keine Waffen benutzen, ohne triftigen Grund. Und hast da im Grunde für Ruhe zu sorgen. Also du darfst da nicht auffällig werden und so weiter und so fort. Und das, das Spiel bei Red Dead Redemption ist ja auch das, dass du dir im Wilden Westen einen gewissen Ruf aufbauen musst. Das war im ersten Teil schon so und das ist auch hier wieder so. Ja. Und du triffst manchmal Entscheidungen oder wirst zu Entscheidungen genötigt, mehr oder weniger sogar auch, weil dich irgendwelche Leute plötzlich angreifen oder herausfordern, dass du dann mit dem Ruf vielleicht gar nicht mehr so hinterherkommst, also eher in die negative Richtung schlägst und musst natürlich jetzt hier in dem Ort, es ist aber nicht nur der Ruf, sondern da musst du dann halt wirklich drauf achten, dass du dann einigermaßen ruhig bleibst und dich ruhig verhältst und eben nicht so die Holzfäller-Methode einsetzt, okay, wie du es vielleicht an anderer Stelle jetzt gemacht hättest. Ja. Der Hauptdarsteller heißt Arthur Morgan, zur Info. Genau, ja. Und ich hätte noch die Frage, wichtige Frage, die man so letzter Zeit in Medien gehört hat, was ist mit dem Pferd? So genau. Stirbt es immer wieder? Was, stirbt es immer wieder? Es gibt doch diese Klage, dass das Pferd an jeder möglichen Stelle, ich weiß nicht, ob das mittlerweile gepatcht ist, immer sofort als erstes hops geht. Und zwar viel zu oft. Hast du das Problem? Das ist mir schon ein paar Mal hops gegangen, aber jetzt nicht so, dass ich drüber klagen muss. Da gab es dann auch schon einen Grund. Da ist es gegen den Stein gerannt oder so, also volle Kanne. Okay. Dann ist schon klar, dass es auch... oder dass das arme erschossen. Pferdchen. Baby und Tina würden weinen, wenn sie das hören würden. Aber du kannst es ja wieder respawnen. Also du gehst dann halt zum nächsten... Es gibt ja tatsächlich neu hier dabei, glaube ich. Ich glaube, das war im ersten Teil nicht. Dass du einen Stall zur Verfügung hast in jeder größeren Stadt oder so. Und dann kannst du da praktisch deine Pferde auch verwalten. Also ähnlich wie... Weiß ich echt nicht mehr aus dem ersten Teil. Nee, wüsste ich jetzt gerade nicht. Tatsächlich wie in Grand Theft Auto auch, zumindest im fünften Teil, wo du dann Garagen hast, wo du deine Fahrzeugflotte im Grunde verwalten kannst oder einen Hangar für deine Flugzeuge und so weiter. Ja, aber ich glaube, das konntest du bei GTA schon länger mit der Garage. Ja. Genau. Hast du hier jetzt halt auch einen Stall zur Verfügung, wo du deine verschiedenen Pferde, du könntest theoretisch auch verschiedene Pferde sammeln, die du da verwalten kannst, ja. Also du kannst auch während des Spiels, du musst auch nicht mal in den Stall dazu, du kannst auch während des Spiels einfach das Pferd entsatteln und dir ein anderes Pferd suchen und dann den Sattel auflegen und dann gehört es quasi dir im Grunde. Also, gibt's auch wieder Pokern als Minispiel? Das gibt's als Minispiel, Pokern. Yes. Dann gibt's Domino als Minispiel. Oh. Was gibt's denn noch? Angeln, das mit den Händen, ne? Messer. Genau, das mit dem Messer ist auch wieder dabei. Dann hast du, kannst jetzt auch angeln gehen, theoretisch. Also du musst ja auch ein bisschen, wie gesagt, der Charakter ist ja hierbei, du bist jetzt hier mehr als im ersten Teil, weil im ersten Teil war es ja mehr so, der Rachefeldzug, mit dieser Gang, also er wollte sich von der Gang lösen, ja. Und hier bist du halt ja noch mitten in dieser Gang drin, auf jeden Fall. Und da geht es halt auch ein bisschen darum, dieses Camp mitzuversorgen. Also muss halt, es wird halt auch peinlich darauf geachtet, dass du von deinen Beutezügen dann auch immer was einzahlst in das Camp. Und steht auch an dir, das Camp so ein bisschen aufzuwerten. Also dass da das Camp sorgt auch für Versorgung in Form von Nahrung, Munition, Arznei und so weiter und so fort. Und diese Posten kannst du natürlich auch ausbauen. Das heißt, du kannst dann sagen, hier, ich baue jetzt das insofern aus, dass einfach mehr Arznei oder mehr Munition oder mehr Nahrung und so weiter und so fort vorrätig sind oder gelagert werden können. Ja, und da geht es halt auch so ein bisschen drum, noch so ein bisschen für das Lager wohl zu sorgen, ja. Ja. Also hast du im Endeffekt noch mehr Basischarakter jetzt sozusagen, genau, drin, dass du eine eigene Basis hast, okay. Ja. Ist denn, also hast du das Gefühl, dass du mit James Marsden, einen super Charakter ja aus dem ersten Teil, dass du da noch mehr Zeit mit verbringen wirst, oder ist er wirklich so an den Rand, dass er wirklich gar nicht so wichtig ist jetzt? Der spielt während der Story eine Rolle und ich habe mich leider ein bisschen spoilern lassen, schon wieder an einer Stelle irgendwo im Netz. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier... Nee, dann lass mal lieber. Naja, wobei, wir können ja eine kurze Spoilerwarnung rausgeben. Ja, das stimmt. Wer das jetzt nicht hören möchte, der bitte hier einen kurzen Kapitelmarke setzen. Kleiner Spoiler von mir. Also es ist wohl so, dass nach Abschluss der Hauptstory, wie auch im ersten Teil, hast du ja dann den Sohn gespielt von John Marsden. James Marsden heißt er, glaube ich. Ja, ne? James Marsden, ja. Genau, und so wird es jetzt hier sein, dass du dann hier praktisch den John Marsden spielen wirst. Dann praktisch weiter nach Abschluss der Hauptstory. Okay. Ja. Ah, also das heißt... Aber was dazu führt, das weiß ich jetzt tatsächlich noch nicht. Ich kann mir das natürlich dann denken. Wenn man den ersten Teil kennt, dann wird es so ähnlich laufen, dass da irgendwas mit dem Hauptcharakter passiert. Und von daher war das dann schon ein kleiner Spoiler für mich, dass ich, also mit Hinblick auf John Marsden, dass man den dann spielen kann, dass man dann, dass da wohl was mit dem Avermorgen passieren wird. Ja, die Frage ist der schon in Teil 1 mal aufgetaucht? Das würde mich nicht, genau, eben nicht. Deswegen, okay, verstehe. Ist dann die Vermutung liegt nahe, dass mit dem halt was Ähnliches passiert wie mit John Marsden damals im ersten Teil, ja. Ja. Hui. Genau. Aber schön, freut mich, dass es Spaß macht. Es gibt ja verschiedene Kritiken jetzt dazu, aber es wird ja wieder groß gehypt, dass es gut sein soll. Ich kann es halt nicht spielen, habe keine PlayStation 4 und für Computer, glaube ich, gibt es das noch nicht. Hier kann man übrigens das Spoiler-Ende setzen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, da habe ich hier noch nicht genau hingeguckt, weil mich das dann weniger interessiert, aber durch die ganzen Rezensionen oder auch gab es wohl immer wieder den Hinweis, dass wenn Pferde in kaltes Wasser laufen, dass die Hoden schrumpfen. Das habe ich jetzt noch nicht... Doch, das stimmt, das habe ich auch gehört. Das habe ich jetzt noch nicht verifiziert im Spiel. Also ich wüsste jetzt auch gar nicht, da bin ich jetzt ein bisschen zu unbeholfen, wie nah ich jetzt da irgendwie an die Hoden ranzoomen kann oder was, dass mir das dann auffällt. Würde mich brennend interessieren. Oder ob ich da einen XXL-Monitor zu brauchen, um das zu erkennen. Ist jetzt auch nicht für mich so, dass... Das Interessanteste an dem Spiel, sondern mir geht es da wirklich sehr um die Story und die ist echt gut. Also da, ja, also das ist halt der Wilde Westen, so wird da halt, ob der jetzt so war, natürlich ist immer, da wird aber sehr, sehr, sehr schmutzig und rau dargestellt in den Spielen und das gefällt mir schon mal richtig gut. Ja, also das ist, ja. Also du kannst, Hauptsache, die Pferdehoden sind realistisch. Das ist ja, die Pferdehoden, die müssen natürlich schrumpfen im kalten Wasser, sonst ist das überhaupt nicht realistisch. Nee, aber wie gesagt, sowas ist jetzt halt, da achte ich jetzt nicht ganz so drauf. Und ich habe das, wie gesagt, nur am Rande der Berichterstattung irgendwie mitbekommen. Und eine Kollegin, die auch so viele Spiele wohl spielt, die hat mich auch direkt darauf angesprochen, ob mir das schon aufgefallen wäre. Da hat die Kollegin wohl anderes Interesse. Ich gucke da jetzt nicht so auf Pferdehoden und sowas. Also, zumal mein Hauptpferd im Moment auch eher weiblich ist. Also eher weiblich. Es ist weiblich. Es ist Conchita Wurst, das Pferd. Und von daher, ja, da passiert dann wahrscheinlich nicht ganz so viel in der Richtung. Würde mich wundern, wenn da die Hoden schrumpfen. Ja, Ja, Steffen. Ja. Langsam geht so eine Weihnachtsmüdigkeit bei mir los. Bei dir auch. Mit diesem Bild. Könnte man eigentlich aufhören. Könnten wir, aber wir haben ja noch einen Lieblingsrubrik. Ach so, stimmt. Wir haben noch eine Rubrik. Ja. Ich habe mir dazu auch was notiert. Du auch? Ja, ich habe im Endeffekt einen, den wir wahrscheinlich schon, den ich schon mal empfohlen habe, nochmal, weil ich die so sympathisch finde. Aber fang du ruhig erstmal an. Ich fange an. Kennst du einen gewissen Kinokritiker namens, ich sage jetzt einfach mal den kurzen Namen, Pöni? Ja, klar. Ja. Der Pönnack. Der Pönnack. Ja. Hans Ulrich, ne, oder? Ja, ich glaube ja. Keine Ahnung, aber ich habe immer der Pönnack. Der Pöni. Ich sag immer nur Pöni, weil kann ich mir am einfachsten merken. Und der ist natürlich mir wahrscheinlich auch wie dir am ehesten im Gedächtnis dadurch, dass er auf Sat.1 immer regelmäßig abgegangen im ist. Frühstücksfernsehen, richtig. Frühstücksfernsehen zu seinen Kinobesprechungen. Hm. Und der hat seit einiger Zeit jetzt auch einen eigenen YouTube-Kanal, wo er dann über... Na, Moment. Dazu komme ich jetzt. Also der YouTube-Kanal seit einiger Zeit, den verfolge ich auch, wobei er da nie so abging. Das heißt, da sitzt er relativ allein, so in einem kleinen Panel drin und berichtet über die Filme. Und das aber relativ ruhig und sachlich. So kennt man ihn eigentlich nicht. Und das war mir dann fast schon ein bisschen langweilig, weil so mit Pönnack verbindet man eigentlich immer so dieses leidenschaftliche übers Filme sprechen. So würde ich es mal ausdrücken. Und jetzt gibt's seit neuestem einen Podcast, nämlich Pönis Kinowoche. Und den macht er jetzt, da haben sie es jetzt gemerkt, oder vielleicht haben sie es auch nicht gemerkt, aber da haben sie es jetzt insofern geändert, als dass er da seine Redakteurin dabei hat, als Einspielpartnerin. Und das funktioniert, also ihm fehlt in diesem YouTube-Format auf jeden Fall der Einspielpartner. Der muss immer dabei sein, weil sonst geht er nicht ab. Bei Sat.1 war es ja auch immer so, dass nur durch den Frühstücksmoderator, der gerade neben ihm saß, er auch immer total ausgeflippt ist, weil da gab es auch einen ganz bestimmten, wo er dann auch die Fragen immer so total dämlich hielt und deswegen auch so ausgeflippt ist. Ja, oder auch so, nicht nur das, auch so, die gehen natürlich völlig unbelastet an den Film ran und fragen dann irgendwas und das ist dann halt das, was bei ihm ganz gut funktioniert. Wenn er das jetzt alleine einfach nur so vorträgt, dann hält er sich halt stur an sein Skript. Mhm. Ja? Und sein Skript hat er auch in dem Podcast dabei, aber seine Redakteurin, die den Film dann meistens nicht gesehen hat, weil er dann alleine in die PV geht, erzählt dann natürlich viel leidenschaftlicher drüber, sobald die irgendeine Rückfrage zu dem ganzen Ding stellt. Ah, sehr schön. Und das funktioniert dann wieder sehr, sehr gut. Natürlich hast du da jetzt nicht das Bild dabei. Du magst natürlich auch Pöni ganz gern sehen, wie er abgeht. Klar. Aber das Hören reicht in dem Fall für mich schon aus. Und das macht wieder richtig Spaß. Also Pönis Kinowoche heißt der Podcast. Das kann ich nur empfehlen. Ah, und sehr gut. Hört da mal rein. Der kommt einmal die Woche. Immer mittwochs auf donnerstags oder so. Also immer zum Erstveröffentlichungstag. Mhm. Und bei Pressevorführungen ist es ja so, dass man die in aller Regel eine gewisse Zeit vorher schon sehen kann, die Filme. Also das heißt, ich habe jetzt übrigens, und das kurze Einwurf noch an der Stelle, da gibt es gleich noch eine zweite kleine Podcast-Empfehlung hinterher, weil ich habe jetzt tatsächlich die Woche, dadurch, dass ich Urlaub hatte, bin ich in die Gelegenheit gekommen, das erste Mal selbst in einer Pressevorführung gewesen. Der Herr Journalist. Oh. Ja, und zu verdanken habe ich das dem Telestammtisch Andi. Beste Grüße hier an der Stelle. Der macht ja auch so ein paar Kinobesprechungen in seinem Format mit drin. Und und da fragte er immer mal, ob jemand Zeit hat, und mit in den Film zu gehen, weil auch bei ihm ist es natürlich so, dass man sich dann lieber noch jemanden sucht, der über den Film mitspricht, als wenn er das ganz alleine macht. Und da hat sich jetzt ergeben, dass wir beide in einem Film waren, und zwar in Spider-Man A New Universe. Das ist Animationsverfilmung von Spider-Man. Und da verrate ich jetzt an der Stelle natürlich nicht, wie es mir gefallen hat, sondern das sage ich dann, hört einfach mal demnächst in den Telestammtisch, beziehungsweise wenn die Episode hier rauskommt, müsste das dann schon online sein, theoretisch. Gehe ich fest von aus, weil der Film ja dann auch schon läuft. Und da habe ich jetzt mal das erste Mal eine Pressevorführung mitmachen dürfen, und Fand ich eigentlich auch sehr cool. Also könnte ich mir vorstellen, das öfters mal zu machen. Allerdings ist es halt immer ein Zeitproblem, weil die vormittags bzw. mittags, nach frühen Nachmittag stattfinden. Und ja, da arbeite ich ja normalerweise. Also das hat sich jetzt wirklich diesmal sehr günstig arrangiert, dass jetzt ausgerechnet diese Pressevorführung zu diesem Film genau in meinen Urlaub gefallen ist. Und da hat er mich mit auf die Liste genommen. Und ja, da, wie wir den Film gefunden haben, könnt ihr dann bei Telestammtisch hören. Sehr gut, sehr gut. Also noch eine zwei Empfehlungen von Herrn Liebschner. Ja. Mein Gott, dieses Pluggen, das hat der Steffen auf jeden Fall drauf. Jetzt könnte ich auch noch mein Buch empfehlen, was ich geschrieben habe, aber ist noch nicht fertig. Ich bin dran. Ja, du egal. Ich habe eine Empfehlung. Ich habe mir jetzt nicht so viel Mühe gemacht, was Neues zu finden, weil ich gerade im Moment wieder gerne die Jungs von Methodisch Inkorrekt höre. Die möchte ich auch gern noch mal erwähnen, weil die sag ihr doch mal, dass ich ihr winke. Ja, der Steffen winkt hier übrigens. Hier. Gut. Winke zurück, falls du es gesehen hast. Ja, ach, sie ist im Bild, okay. Ich höre die jetzt gerade im Moment relativ häufig wieder, weil ich finde, dass sie eine ähnliche Struktur wie wir haben, nur dass wir leider keine hochdekorierten Wissenschaftler sind, sondern nur Nerds, weil die am Anfang immer relativ lange private Plauschereien haben, die mittlerweile totale Überhand nehmen, fast schon so eine Stunde gehen, und dann fangen die erst mit ihren wissenschaftlichen Themen an und wie bei uns. Und die Jungs sind auch gerade auf Tour mit ihrer Methodisch Inkorrektur, wo die auch Experimente und sowas zeigen, und ich finde, da wir Weihnachten haben, muss man auch mal ein paar alte Klassiker wieder aufwärmen, die schön sind, deswegen hier nochmal alle Grüße an Methodisch Inkorrekt. Das klingt alles ganz gut, was sie so vorhaben. Freut mich. Viel Spaß und reinhören bei Methodisch Inkorrekt. Minkorrekt.de, glaube ich. Halt. Ja, kann man immer empfehlen, den Podcast auf jeden Fall. Ja. Ja. Auch wenn ich überhaupt meistens keine Ahnung habe, worum die wissenschaftlichen Themen gehen, letztlich dann, wenn sie es so zusammenfassen, dann weiß man, wofür diese Studie da gewesen ist. Ich finde es immer lustig, wenn einer von den beiden, der Ältere, sich immer freut, wenn es Weltraumthemen sind. Der hatte in der letzten Folge hatte so eine Folge gehabt, der klang erst total genervt und total gelangweilt. Und dann fing der andere an, wieder irgendwas mit Weltraum zu sagen. Also, Weltraum? Und ich habe mir dann überlegt, ob ich den schreiben soll. Sag immer nur Weltraum zwischendurch. Dann ist er wieder so schön am, dann merkt man, wie seine Augen glänzen, obwohl man nur den Podcast hört. Ja, sehr cool. Ja. Juli, Steffen. Gut. Das war schon wieder weihnachtlich, ne? So schnell ist die Bescherung wieder vorbei, ne? Waren wir jetzt eigentlich weihnachtlich? Ja, gut, am Anfang ein bisschen, aber der ganze Disney-Part, naja gut, der fällt ja auch immer so ein bisschen in die Richtung. Alles sehr, sehr weihnachtlich. Also wenn ich bei Red Dead Redemption Hodenschrumpfen höre, dann bin ich weihnachtlich eingestimmt. Oh, keine Reaktion. Die denkt sich gerade so, lass das mal lieber bleiben. Ich will es gar nicht wissen. Zur Info für die Zuhörer, meine Frau ist im Hintergrund Wäsche am machen. Genau, ja. So, na gut, also, dann würde ich sagen, lieber Basti. Ja, lieber Steffen. Und deine Frau auch ein frohes Weihnachtsfest. Gleichfalls wünsche ich dir auch. Und hinter die Katze nicht noch mehr. Ach so, nochmal Bescheid sagen, bevor die Leute es vergessen. Die zweite Musikfolge kommt natürlich wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres. Wir hoffen es mal, Herr Liebschner. Ich werde dich jetzt danach in der Nacht diese Aufwärmung zwingen. Halten können. Ja, es wird die nächste Musikepisode erscheint dann ungefähr Ende nächsten Jahres oder übernächsten Jahres. Du meinst, Jahres. Ich bin terminlich dann immer so, ja, das kann gut sein. Und genau, und vorher gab es ja die Theaterfolge von mir, also keine Folge, sondern einfach ein Spezial, hört da auch mal rein, da ja, gibt's dann alles zum Theaterstück. Falls jetzt haben wir da gar nicht drüber reden können, also irgendwie fehlt mir das ein bisschen. Ich weiß, dass dir das fehlt, aber dazu musst du selber wirklich sogar die Theaterepisode hören, weil du solltest sie dir anhören. Ja, das werde ich natürlich auf jeden Fall tun, natürlich. So. Ja. Gut, haben wir denn auch Gäste dabei? Kannst du jetzt so viel schon verraten? Bitte? Haben wir dann auch Gäste dabei? Kannst du so viel schon verraten? Diesmal leider nicht. Nein. Diesmal leider nicht. Okay. Nein, diesmal nicht. Aber ich habe kleine Schwanks, habe ich trotzdem. Zum Beispiel kann man ja schon mal ein bisschen anteasen, wie es dazu gekommen ist, dass ich mir bei der Probe die Rippen geprellt habe. Super Idee war das. Ja, der leidenschaftliche Schauspieler Bastian, das kann ich mir schon vorstellen. Also ich habe da so ein paar Bilder gesehen. Die könntest du eventuell nochmal mit verlinken oder mit dazu packen zu dieser Episode. Von Facebook übrigens. Da sieht man den Basti auf einem Foto relativ agil durchs Bild fliegen oder so. Das ist zumindest für einen Halbflug. Stimmt, ja. So ein halber Flug. Also sieht man schon, dass er da auch körperlich den größten Einsatz bringt. Also ja, hat doch den Respekt größten vor. Körper. Jetzt haben wir kurz doch nochmal drüber gesprochen. Aber muss ja auch sein. Und für den Rest freue ich mich dann auf deinen einen Prolog oder Epilog dieser Episode. Da weiß ich jetzt nicht, wie die Zeitform ist, weil wir im Endeffekt ist sie ja schon veröffentlicht, aber wir veröffentlichen ja vorher und dann tun, egal, Futur 2. Ja. Ich werde Spaß gehabt haben können. Keine Ahnung. Präzise. Präzise. So, also. YouTube, dann wünsche euch ein präzises Weihnachtsfest und lasst die Verwandten in Ruhe und kappelt euch nicht alle ganz so sehr. Ich meine, es ist nicht immer leicht, aber ja. Ja, gleichfalls. Ich spreche aus Erfahrung. Und sage, dann ein schön an die Zuschauer, oder? Macht's gut. Jo, tschüss. Zuhörer übrigens, Zuhörer nur, in dem Fall. Tschüss. Tschüss. Sie verlassen Etage 13. Sollten Sie außerhalb unseres Stockwerkes mit uns Kontakt aufnehmen wollen, besuchen Sie uns doch auf facebook.com die 13. Etage oder auf Twitter @die13etage. Alle weiteren Infos zum Podcast erhaltet ihr auf die13etage.de. Die 13. Etage ist eine Produktion von Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen. Wir freuen uns über jeden Kommentar, Like oder Nachricht. Na, das klappt ja noch wie Katzenficken. So. Was ist die Hobbenstedts? Kennt ihr die Hobbenstedts zu Weihnachten? Ich glaube, die wir haben, kennt nicht die Hobbenstedts. Loriot selbst spielt den Opa Hoppenstedt und die Familie drumherum, ja, stimmt sich halt auf die Bescherung ein. Ja. Und da gibt es halt so. Ja, ach, jetzt wo es mir gerade wieder einfällt, wenn es in die Richtung gehen soll, Deutsch, dann ist natürlich, aber das ist kein Weihnachtsfilm, oder ist es der Weihnachtsfilm? Das ist natürlich Familie Heinz Begge. Ja, Heinz Begge ist auch weihnachtlich. Ja, genau, Heinz Begge, sieht ja richtig geil aus. Wenn oh Gott. Heinz ich Begge. Ich habe ein Monster geschaffen, meine Damen und Herren. Oh, Heinz Begge. Ich freue mich schon auf die ersten Absprungraden. Ja, die gibt es nämlich auch schon hier, die Leute. Die Leute, die verlassen schon wieder. Hi, oh, Maggie! Okay, können wir das jetzt aufhören? Das ist bescheuert. Oh Mann. Ich liebe Familie Heinz Begge. Die gibt es natürlich auch, ja, aus dem Saarland. Ja. Hast du übrigens schon meine Tasse gesehen, Basti? Hier, guck mal. Ich zeig sie erstmal dir. Basti! Oh Mann. Ich entschuldige mich in aller Öffentlichkeit. Dass du so abgehen musst, ey, das ist ja nicht normal. Also wer jetzt bei Instagram dabei ist, ihr erlebt gerade einen absoluten Totalausfall von Basti. Mein Katzengesicht hat damit nichts zu tun, sondern die Familie Heinz Begge. Nur die Familie Heinz Begge. Oh je, oh je. Okay, also ich würde mich freuen, ihr könnt ja mal die Etage 13 mal liken und verfolgen und uns mal schreiben, ja, die jetzt zugucken. Chris gefällt es offensichtlich, der hat seinen Spaß. Ihr könnt ja mal schreiben, was ist euer Lieblingsweihnachtsfilm zu Weihnachten? Das geben wir jetzt mal raus. Schreibt das mal in die Etage 3, die 13. Etage auf Instagram. Wir würden uns total freuen zu diesem Live-Video drunter. Ich weiß, wie das geht. Der Steffen kennt sich da besser aus. Und vielleicht habt ihr auch Familie Live-Zuschauer Heinz Begge. Die Live-Zuschauer können natürlich jetzt gerade dazu schreiben, was. Ja, schreibt das doch einfach mal. Genau. Was so eure Lieblingsweihnachts. Genau. Sie ist total von den Themen abgekommen, aber es macht ja nichts. Das ist unsere Weihnachtsepisode und der Basti, der hat die große Klappe hier. Das ist unfassbar. Okay.